Der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser. Hörspielbearbeitung Gabriela Holzmann. Erster Teil. Um 2 Uhr nachts ist die Place du Molard leer. Eine Bogenlampe bescheint ein Tramhäuschen und einige Bäume, deren Blätter lackiert glänzen. Ein Polizist mit dem Namen Malan hat diese Einsamkeit zu bewachen und sehnt sich dabei nach einem Glas Wein, als ihn plötzlich eine elegant gekleidete Gestalt aus seiner Selbstversunkenheit reißt. Aber mein Herr, was tun Sie da? Sie sind nicht in Ihrem Schlafzimmer. Sie können sich nicht einfach ausziehen. Der ist ja gar nicht betrunken. Und während der Polizist Malan noch nicht recht weiß, was in diesem Fall zu tun ist. Der riecht nicht nach Wein? Denn merkwürdig kommt es ihm schon vor, dass die Pupillen des jungen Mannes so groß sind, dass nicht einmal mehr die Farbe der Iris zu erkennen ist. Nicht nach Schnaps. Taucht ein älterer Herr mit einem langen weißen Apostelbart auf. Was ist los, Brigadier? Ein Unglücksfall? Sieht nach einer Vergiftung aus. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Dominicé. Professor Dominicé. Der Mann braucht dringend einen Arzt. Am besten, ich telefoniere sofort ins Spital. Von welcher Seite ist er denn gekommen? Das habe ich nicht gesehen. Ich würde mal in der Toilette da unten nachschauen. Das ist der einzige Ort, der von hier aus nicht zu überblicken war. Dieser Herr weiß mehr als ich, denkt der Polizist Malan. Aber er wagt nicht, seine Gedanken zu äußern. Er ist noch nicht lange bei der Polizei. Und außerdem imponiert ein Professor einem einfachen Mann beträchtlich. Darum steigt er auch gehorsam die Treppe zur Toilette hinab. Ist da wer? Hallo? Ist da wer? Hallo? Später, viel später, als im Samariterkurs der Plexus Solaris durchgenommen wird, denkt Malan still, aha, sonst nichts. In der Toilette nimmt er nur ein Bild auf. 2 Beine in kurzen weißen Tennishosen, die über die Stiegen verschwinden. Und einen Gegenstand, den er beim Hinfallen gespürt hat. Haben Sie ihn wegrennen sehen? Ich habe niemanden gesehen. Sind Sie verletzt? Das hier habe ich gefunden. Sagen Sie her. Kenn ich. Diese Drähte braucht man, um Hohlnadeln zu reinigen. Morphinisten verwenden sie häufig. So, Morphinisten. Jetzt ist ja wohl alles geregelt. Falls man mich noch braucht, Dominicé. Professor Dominicé ist mein Name. Also dann, gute Nacht, Brigadier. Gute Nacht, Herr Professor. Jetzt habe ich ihn nicht einmal gefragt, ob er den jungen Mann da kennt. Na, der Alte soll sich selber um die Sache kümmern. Don't sting. Scheint ein Engländer zu Don't sein. Don't sting. Deliriert er viel? Eigentlich nicht, Dr. Thévenot. Ich verstehe dauernd Sting. Rosenstock, Sie sprachen, kundiger Ahasver, was heißt denn Sting? Stechen, soviel ich weiß, bei Wespen oder sonst einem Insekt. So, so. Dann sehen Sie sich mal diesen Flecken da in der Ellbogenbeuge an. Der sieht aber nicht nach einem Wespenstich aus. eher nach einer Einspritzung, als hätte eine ungeschickte Hand eine intravenöse Injektion versucht. Aber welches Gift fließt in seinen Adern? Nun, die Alkaloide des Opiums, als da sind Heroin, Codein, Morphin, scheiden aus, von wegen den vergrößerten Pupillen. Es käme nur die Gruppe der Tropiine in Betracht, also Atropin, Scopolamin und Hyoscyamin. Also was nun, Rosenstock, Ihre Diagnose, los. Ich würde auf Hyoscyamin tippen. Bilsenkraut. War sehr beliebt bei den Hexen des Mittelalters. Ihre Flugträume hingen mit der Wirkung dieser Pflanze zusammen. Finden Sie nicht auch, dass wir hoffnungslos fantasiearm geworden sind, Dr. Thévenot? Hören Sie auf, Sie Schwätzer. Man merkt, dass Sie von Talmudisten abstammen. Ich bin ja einverstanden mit Ihrem Hyoscyamin. Armer Junge. Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen? Ich habe gehört von dem Unglück und wollte sehen... Rosenstock, das Telefon. Und Sie verlassen bitte das Krankenzimmer. Der Patient braucht Ruhe. Armer Junge. Good hell. Ein Kommissar Pilvoux will Sie sprechen, Dr. Thévenot. So. Rosenstöcklein, begleiten Sie die junge Dame hinaus. Pilvoux. Kommissar Pilvoux. Guten Tag, Doktor. Hören Sie, der junge Mann, der gestern Nacht bei Ihnen eingeliefert wurde? Was hat der? Eine Vergiftung, Herr Kommissar. Wahrscheinlich Hyoscyamin. Verteufelter Name. Werde ich mir nicht merken können. Eine mysteriöse Angelegenheit. Sie reden genauso in Rätseln wie mein Brigadier. Können Sie nicht etwas deutlicher werden? Für mich sieht es nach einem Mordversuch aus. Dachte ich's mir doch. Seit dieser verdammte Völkerbund unsere Stadt unsicher macht, hat man nur Scherereien. Größere Probleme sind meines Erachtens nicht zu erwarten. Ich werde ihn wohl durchbringen. Desto besser. Und wissen Sie schon, wer er ist, oder gibt es sonstige Anhaltspunkte? Gar nichts. Der Meister, ich meine Professor Dominici, hat gestern Nacht hier angerufen und einen Krankenwagen angefordert. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Dann werde ich mich bei dem Professor erkundigen. Danke, Doktor, leben Sie... Wohl. Nach diesem Gespräch schwitzte Kommissar Pilvoux außerordentlich. Und sein wallender gelber Bart, der sonst stolz wogend wie eine blonde Fahne aussieht, wirkte matt und unansehnlich. Er bedurfte dringend einer Erquickung in einer nahegelegenen Weinstube, wo er die verlorene Flüssigkeit mit Hilfe von Waadtländer Wein zu ersetzen gedachte. Der Kommissar war nicht der Einzige, der eine Abkühlung nötig hatte. Im Empfangssalon des Hôtel de Russie, eine Beschreibung ist unnötig, Sie kennen den Luxus aus verschiedenen Filmen, streiten sich Dr. Thévenot und seine Braut, Dr. Madge Limoyne. Sie hat ein Gesicht wie eine expressionistische Madonna und breite Zähne, was nach dem Urteil eines Frauenkenners ein Zeichen von Intelligenz sein soll. Ich verstehe einfach nicht, warum du diese Angelegenheit nicht telefonisch klären konntest, Johnny. Der Meister hat mich darum gebeten, diesen Engländer aufzusuchen. Heute Morgen hat er sich erinnert, dass er den jungen Mann von der Place du Moulard doch kennt. Es ist der Sekretär des Engländers. Der Meister... Warum musst du Dominici eigentlich immer den Meister nennen? Ich nenne ihn eben so. Du hast kein Gespür für die Bedeutung dieses Mannes. Er ist unsere einzige Genfer Berühmtheit für okkulte... Fragen. Also wenn du wieder mal behauptest, Spitaldienst sei anstrengender als Psychiatrie, werde ich dich auf der Stelle verlassen. Wie lange will uns dieser Mensch eigentlich noch warten lassen, Johnny? Nenn mich nicht immer Johnny. Ich will nichts mit England zu tun haben. Ich bin Ganfer. Ich bin Schweizer. Du sollst mich Jean nennen. Aber Johnny, also das weiß ich doch. Ja, und wer ist nun dieser Engländer? Sir Avindranath Eric Bowes, Baronet of the British Empire. Und Delegierter eines indischen Randstaates, der vor kurzem seinen eingeborenen Fürsten vertrieben hat. Sir Eric Bowes kann Sie nun empfangen. please. Charles, bringen Sie uns Tee. Also, was ist nun mit meinem Sekretär? Er wurde gestern auf der Place du Molard gefunden unter mysteriösen Umständen. Er leidet an Vergiftungserscheinungen. Vergiftungserscheinungen? Professor Dominicet hat ihn gefunden. Er ist unser Spezialist für Gifte hier und unsere einzige Genfer Berühmtheit. Meine Kollegin liebt lange Reden, Sir Bowes. Ich bin allerdings sehr beschäftigt. Würden Sie bitte mit ins Spital kommen, um Ihren Sekretär zu identifizieren? Natürlich. Ich komme sofort. Charles, hat Crawley nicht gestern Abend den Vertragsentwurf mitgenommen? Der Entwurf ist wichtig, unendlich wichtig, wenn der in die falschen Hände gerät. Hat er ihn mitgenommen, Charles? Jawohl, Sir. Er trug eine Aktenmappe und sagte, er wolle noch jemandem diktieren. Ich muss sofort ins Spital. Ich muss mich um den Jungen kümmern. Charles, lassen Sie die Limousine vorfahren. Auf was warten Sie noch? Panama oder Filzhut, Sir? Ich würde zu Panama raten. Es ist heiß. Bringen Sie, was Sie wollen, aber schnell, schnell. Der junge Mann, der nach dem Urteil zweier Ärzte an einer Hyoscyamin-Vergiftung litt, lag noch immer im weißen Isolierzimmer unter der Obhut von Wladimir Rosenstock. Hello, boy. What's the matter with you? Er hat wieder angefangen zu delirieren, Dr. Thévenot. Ja, es ist mein Sekretär. Er heißt Walter Crawley. Gestern stammelte er dauernd Don't Sting. Heute verstehe ich immer nur Fly. Merkwürdig. Der Junge war nie von Aeroplan begeistert, behauptete immer, er werde flugkrank. Sonst war er ein verlässlicher Bursche, bis in die letzte Zeit. Ich weiß nicht, was da plötzlich in ihn gefahren ist. Ist das hier seine Jacke? Was machen Sie da? Sir Bowes, bevor nicht der Kommissar die Kleidung untersucht hat, darf ich Ihnen nicht gestatten... Dr. Thévenot. Es wird doch wohl erlaubt sein, mir selbst ein Bild zu machen. Crawley ist immerhin mein Sekretär. Da steckt doch was. Eine Visitenkarte von Ihrem Professor Dominicet. Mit einer Einladung für den gestrigen Abend. Seltsam. Höchst seltsam. Dafür gibt es sicher eine einfache Erklärung. Der Patient bekommt keine Luft mehr. Rosenstock, Alarm in Zion. Hopp, hopp. Und? Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Und? Exitus. Thévenot hatte sich nach den Aufregungen im Krankenhaus den Abend freigenommen, um Madge zum Essen einzuladen. Aber Madge wollte unbedingt tanzen gehen. Und so ergab sich Thévenot in sein Schicksal und führte sie in die Latham Bar, in der ein internationales Publikum aus Amerikanern, Engländern und Russen verkehrte. Eigentlich wollte er nicht über Crawleys Ableben sprechen, aber nach einem langen, drückenden Schweigen brach es doch aus ihm heraus. Ich war fest überzeugt, ihn durchzubringen. Und warum ist er dann gestorben? Vielleicht war deine Diagnose doch falsch. Nein. Es muss ihm im Spital noch ein anderes Gift beigebracht worden sein, was nur der Meister mit dieser Geschichte zu tun hat. Crawley hat wahrscheinlich seine Kurse besucht, na und? Und die Visitenkarte? Deutet sie etwa nicht darauf hin, dass Crawley gestern beim Meister war? Vielleicht war er an seinem neuen Buch beteiligt. Was ist eigentlich aus seiner alten Mitarbeiterin geworden, über die er immer so viel geschrieben hat? Du meinst Jean Prochon. Sie war mal ein berühmtes Medium. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie der Meister bei sich als Haushälterin aufgenommen. Außerdem vermietet sie Zimmer. Soweit ich weiß, ist ihr letzter Mieter bei euch in der Psychiatrie gelandet. Ach ja, ich erinnere mich. Er ist ganz plötzlich verrückt geworden und sprach auch immer von Stechen, wie dein Crawley. So, so. Stechen, hat er gesagt? Diese Pochon hat ihn damals gebracht, eine furchtbare Frau. Sie sieht nicht schön aus und alt ist sie. Und dick ist sie auch. Es soll auch andere Frauen geben, die Männer verrückt machen. In der Latham Bar wurde es immer voller. Satzfetzen durchzogen die Luft, die grau war von Tabakrauch, und wirkten ein Netz, das Madge und Thévenot einspann. Es zerriss plötzlich, als sich eine Hand auf die Schulter des Arztes legte. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Meister, welch guter Geist führt Sie hierher? Kein guter Geist. Der Geist der Unruhe und der Angst ist es. Setzen Sie sich, Professor. Dürfen wir Sie zu einem Wein einladen? Bitte, Meister. Ich muss Sie ohnehin ein paar Sachen fragen. Was ist das eigentlich für eine Geschichte mit diesem Crawley? Haben Sie ihn in der Nacht wirklich nicht erkannt? Ja, die Geschichte mit Crawley ist merkwürdig. Ich habe ihn nicht erkannt. Unser Perzeptionsvermögen selektiert bisweilen nach kaum einsichtigen Rastern. Perzeptionsvermögen. Wie klug unser Professor wieder redet. Dort drüben. Oh. Dort drüben steht die Frau, die heute Morgen Crawley aufgesucht hat. Ich muss unbedingt in Erfahrung bringen, was sie gewollt hat. Du wirst hier bleiben, Johnny. Ich dulde nicht, dass du mich wegen einer anderen Frau einfach sitzen lässt. Außerdem hat sie schon einen Begleiter. Was wollt ihr? Es scheint, Sie kennen ihn, Professor. Er hat Sie gegrüßt. Eine dunkle Persönlichkeit, ein Russe. Baranov heißt er. Steht wohl in irgendeiner Beziehung zur Sowjetgesandtschaft, aber offiziell will die Delegation nichts mit ihm zu tun haben. Dieser Völkerbund und seine zwielichtigen Gestalten. Offensichtlich brauchen die Regierungen heutzutage derartige Subjekte, um ihre dreckigen Geschäfte erledigen zu lassen. Geht was schief, so lässt man sie fallen und wäscht seine Hände in Unschuld. Und die Frau? Die Frau bei ihm ist wohl seine Geliebte? Nein, seine Sekretärin. Natascha Ivanovna Kuligina heißt sie. Eine schöne und mitfühlende Frau. Sie kannte Crawley. Ich hätte sie ausfragen können. Aber wenn Madge ihren Rappel kriegt... Aber Johnny, du solltest stolz darauf sein, dass ich eifersüchtig bin. Die Morgenblätter des nächsten Tages beschäftigten sich mit dem Tod des Sekretärs Crawley. Tja, tja, tja. Die große Publizität des Falls macht dem Staatsanwalt de Morsier schwer zu schaffen. Er ist ein hagerer Herr mit einem weißen Schnurrbart, der gewisse Fertigkeiten im Verfertigen von Sonetten erlangt hat. Freilich interessieren diese den Kommissar Pilvue nicht. Genauso wenig wie die Zeitungsberichte über den Mordfall. Alles Schmiererei, Herr Staatsanwalt. So würde ich das nicht sehen, mein lieber Kommissar. Naja, Sie werden die Sache schon richtig untersuchen. Aber mit Fingerspitzengefühl? Ja, Herr Staatsanwalt. Wenn die abgesandten Fernerzonen eröffnen kalt das Ränkespiel der großen Politik, den zarten Jüngling können sie nicht schonen. Und brechen ihm das flaumbewachsene Genick. Nein. Nein, mein lieber Pilvue. Auf Politik reimt sich hier besser das französische Mystik. Es muss heißen, drum folgt er auch den Spuren der Mystik. Sie vergessen, dass der junge Mann eine äußerst zwiespältige Natur war. Ihn lockte das dunkle Reich der Seele. Sagten Sie was, mein lieber Pilvue? Nein, Herr Staatsanwalt. Noch eines, Kommissar. Es wird Sie heute ein junger Mann besuchen. Ein englischer Journalist, der mir warm empfohlen wurde. Ich bin sicher, dass Ihnen die kriminalistischen Erfahrungen dieses Mannes willkommen sein werden. Gewiss, Herr Staatsanwalt. Nicht wahr? Die Anwesenheit internationaler Politik in unserer ruhigen Stadt hat die Verhältnisse derart kompliziert, dass wir fremde Hilfe gut gebrauchen können. Fräulein Dr. Madge Lemoyne hatte sich während der Mittagspause in ihr Zimmer zurückgezogen und sich in den sechsten Band eines französischen Serienromans namens Fantomas vertieft, der ungeheuer spannend und ungeheuer unwahrscheinlich war. Gerade will der große Verbrecher einen deutschen Prinzen gefangen nehmen, als dem Fräulein Doktor eine Neuaufnahme angekündigt wird. Im Aufnahmezimmer der Psychiatrie Belair erwartet sie eine dicke Frau in einem schwarzen Seidenkleid. Bringen Sie uns schon wieder einen Patienten, Frau Pochon. Na, Sie haben wohl kein Glück mit Ihren Mietern. Das ist doch nicht meine Schuld, wenn dieser... Schon gut, Frau Pochon. Wer ist es denn diesmal? Niedecker, Pierre-Emile, geboren 4. März 1899 in Genf. Hm. Monsieur Pierre hat Angst. Wovor haben Sie denn Angst, Monsieur Pierre? Sie wollen mich nicht fliegen lassen. Oh. Wer will Sie denn nicht fliegen lassen, Monsieur Pierre? Der alte Mann mit dem weißen Bart und die dicke Frau. Die Luft riecht gut, aber sie ist zu leicht. Sie trägt Monsieur Pierre nicht. Seit wann verhält sich denn Herr Niedecker so merkwürdig, Frau Pochon? Seit ihn dieser junge Mann besucht. Seitdem. Wissen Sie, Herr Niedecker wohnt seit 3 Monaten bei mir. Vor ein paar Wochen gab er seine Stelle auf, weil er eine einträglichere Beschäftigung gefunden hatte. Seitdem besuchte ihn ein junger Mann fast jeden Abend. Kennen Sie diesen jungen Mann? Er soll Privatsekretär bei einem fremden Diplomaten sein. Ja, ein Privatsekretär, der mit Arbeit überhäuft ist und Hilfe braucht. Aus dem Zimmer meines Mieters war dann immer eine laute, eintönige Stimme vom Band zu hören. Und Herr Niedecker wurde immer merkwürdiger, glaubte, er werde verfolgt. Trinkt Ihr Mieter, Frau Pochon? Er hat oft nach Alkohol gerochen und ist spät nachts heimgekommen. Vorletzte Nacht kam er erst gegen 6. Seine Tennishosen waren in einem traurigen Zustand. Tennishosen? Als ich ihn am Vormittag sein Frühstück bringen wollte, war er vollkommen verwirrt und hat mich bedroht. Da habe ich einen Arzt gerufen und ihn hierher bringen lassen. Monsieur Pierre hat Angst. Das Gleiche, Kommissar, das Gleiche wie damals. Malan, ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Das Gleiche wie damals. Beruhigen Sie sich. Ich kann Ihnen durch das Telefon keinen Kirsch einschenken. Aber sagen Sie dem Postenchef, er soll Ihnen einen auf meine Rechnung geben. Schon gehabt, Kommissar. Schon 2. Auch gut. Also, wieder eine Vergiftung. Malan! Hier? Habe ich Sie da richtig verstanden? Diesmal in einer Apotheke. Haben Sie denn schon im Spital angerufen? Gleich als ich ihn gefunden habe, Kommissar, bin sofort zum Telefon gerannt. Gut, dann komme ich selbst zur Apotheke. 2 Autos, 4 Mann, Fotograf, Experte für Fingerabdrücke. Den Staatsanwalt benachrichtige ich selbst. Die Apotheke befindet sich im Parterre einer heruntergekommenen Mietskaserne und wird von einem buckligen Männchen mit Namen El Tester geführt. Dieser Herr hilft gerne dort, wo das Gesetz eigentlich die Hilfe verbietet. Trotzdem er viel mit Rauschgiftlieferanten und Süchtigen zu tun hat, ist ihm nie etwas zugestoßen. Nur einmal ist ein Raubversuch unternommen worden, aber von diesem weiß die Polizei nichts. Die beugt sich gerade in Gestalt des Brigadier Malan und unseres Kommissars über den Apotheker, während der Staatsanwalt den Tatort wie von einem Feldherrenhügel aus überwacht. Sehr interessant. Vergiftung, meint der Arzt. Der Mann ist alt, meint der Arzt. Es besteht nur wenig Hoffnung, ihn über den Berg zu bringen, meint der Arzt. Also, Indiz Nummer 1, die gleichen Vergiftungssymptome. Aha! Und schauen Sie hier, Kommissar, schauen Sie sich diese Drähte an. Für Morphiumspritzen braucht man die. Bei Crawley ist doch Ähnliches gefunden worden. Also Indiz Nummer 2, ein Bündel Drähte. Aha! Sehr interessant, sehr interessant. Wurde sonst noch was gefunden? Ja, Kommissar, dieser schwarze Wollschal. Auf dem Schrank da. Riecht nach alter Frau. Kampferspiritus. Gesundheit, mein lieber Kommissar. Ah, der Herr Oki. Grüezi Wall. Sie kommen wie gerufen. Wir wissen nicht weiter. Und Kommissar Pilvue, Gesundheit, wird erfreut sein, einen so hervorragenden Mitarbeiter begrüßen zu dürfen. Seit wann brauche ich Nachhilfeunterricht? Von einem Teetrinker. Cyril Simpson O'Kee, Spezialreporter beim Londoner Globe und Mitarbeiter des Intelligence Service, was nur wenige wissen, hat Fingerspitzengefühl. Er merkt deutlich, dass er dem Kommissar unerwünscht ist. Dieser Oki, also, wir wollen ihn noch kurz vorstellen, rote, drahtige Haare, über einem mit Sommersprossen übersäten Gesicht und einen langen, sehr hageren Körper, zieht den Kommissar in eine Ecke des Zimmers und legt seinen Arm um ihn. Kommissar, ich weiß, Sie sind nicht allzu entzückt von meiner Anwesenheit. Sie halten mich für einen dieser langweiligen Engländer, die immer etwas zu reklamieren haben. Täuschen Sie sich nicht. Erstens bin ich Ihre, zweitens trinke ich nicht nur Tee, sondern auch stärkere und wesentlich erfreulichere Getränke. Und drittens sehe ich, dass auch Sie Junggeselle sind. Wir schauen uns hier zusammen ein wenig um und dann besprechen wir die Sache in Ruhe. Die Wahl des Restaurants überlasse ich Ihnen. Aber Sie zahlen den Wein. Wenn Sie eine gute Spürnase haben, okay, können Sie hier mitmachen. Aber verwischen Sie mir keine Spur. Hier klemmt was, Kommissar. Eine Münze. Das ist griechisch. Können Sie griechisch, okay? Kaula kau, saula sau. Die Münze ist uralt. Basilidianische Gnosis, 2. bis 3. Jahrhundert, Alexandrien. Hm? Ein Amulett, die Gnosis des Basilides. Sie beschäftigt sich mit Magie, schwarze oder weiße, ganz nach Wunsch. Der Mann da mit den Fliegenflügeln wird wohl Abraxas sein, der Feind des Weltenschöpfes, der Ahne unseres Luzifers. Teufelsanbeter? Hier? Teufelsanbeter, also meine Herren. Da ist doch noch was in der Schublade. Ein goldenes Stirnband. Und gehört wahrscheinlich zum Amulett und ist Bestandteil eines Ornates. Die Knopflöcke dienen zum Anbringen eines Tuches, vielleicht auch einer Maske, die das Gesicht verhüllen soll. Lassen Sie das Licht mal schräg auf das Gewebe fallen. Und was sehen Sie? Bienen, Wespen, eben Insekten. Entschuldigen Sie, aber wenn ich mir diesen alten Lumpen Eltester als Hohepriester vorstelle... Kommissar, ich hab noch was gefunden. Zeigen Sie her. Hier. Ja. Oh, Pergamentpapier. Nomi, Rezip, Datu, Atropobel, Mandrag, Asafu. Der Text ist zwar nicht vollständig, aber offensichtlich handelt es sich hier um ein Rezept aus einem alten Zauberbuch. Sehr interessant. Und was heißt das übersetzt? Das erste Wort ist ja leicht verständlich. Die Anrufung irgendeiner Gottheit, wahrscheinlich Abraxas. Dann kommt Rezipe, der Beginn eines Rezeptes. Datu ist zu ergänzen auf Datura. Das nächste ist Atropa Belladonna. Atropa Belladonna. Ist das nicht die Tollkirsche? Ganz recht, Kommissar. Mandragora kennen Sie sicher auch, die Allround-Wurzel, die unter dem Galgen wächst und menschliche Gestalt hat. Dann das Feinste vom Ganzen, Asafoetida, faules Fleisch. Ah, oh. Und all diese Ingredienzien sind zu mischen mit Bittermandelöl unter irgendeinem astrologischen Zeichen. Das ist das Rezept für eine Hexensalbe und außerdem ein äußerst wirksames Aphrodisiakum. Hören Sie auf, Oki, diese Namen erschlagen mich. Wenn ich mir vorstelle, dass in unserer puritanischen Stadt Genf solche Exzesse... Aber nein, mein Herr, Ihre Ausführungen sind sehr interessant, besonders die Namen der Arzneimittel. Sie haben so einen wohlklingenden Laut. Vielleicht werde ich Sie in einem Sonett verwirten. Es war 5 Uhr, als er mit Belladonna schied, um aufzureizen sich die tiefsten Nasenecken. Er schielt nun himmelwärts, sie an, du meine geht, und alles kommt und zeigte schließlich das Verrecken. Aha. Es war 14:30, 14:30 für Liebhaber moderner Zeitrechnung, als der Kommissar und der Journalist Oki endlich zum Essen kamen. Prost, Oki. Pilvue hatte vorher noch einen Umweg über das Spital gemacht und Wladimir Rosenstock befragt. Aber auch Oki hatte mit einigen Neuigkeiten aufzuwarten. Also, was hat nun Ihre Zeugenvernehmung erbracht? Die Gemüsehändlerin, die schräg gegenüber der Apotheke wohnt, behauptet, um 5:30 morgens sei Lärm in der Apotheke gewesen. Und ihr Geliebter, der am Vorabend gegen 10 aus der Kneipe kam, will hinter den herabgelassenen Läden der Apotheke ein Singen gehört haben. Ich dachte, böse Menschen hätten keine Lieder. Nicht doch. Wie wenn man an katholischen Kirchen vorbeigeht, you know? So soll es geklungen haben. Mhm. Und der Zeitungsverkäufer hat um 4:30 einen älteren Herrn mit weißem Bart gesehen, der mit einer sehr, sehr dicken Frauensperson die Straße hinunterging. Okay, hervorragend. Psst. Der Professor. Ich habe mir doch gedacht, dass der Professor in die Sache verwickelt ist. Nur, welche Rolle spielt er? Wissen Sie das? Ich? Nein. Aber ich weiß, dass wir hier zwei mysteriöse Vergiftungsfälle haben und dass beide durch das gleiche Gift ermordet wurden, meint jedenfalls der junge Assistenzarzt, dieser Rosenstock. Wir müssen also nur das Bindeglied finden. Nun, Professor Dominici kennt Crawley und er kennt auch den Apotheker. Und beide Male war der alte Mann in der Nähe, als das Verbrechen begangen wurde. Und beide Male stoßen wir auf Drähte zum Reinigen von Spritzen. Dann finden wir bei dem Apotheker noch Dinge, die auf eine okkulte Sekte hinweisen. Und wir wissen außerdem, dass sich der Professor mit spiritistischen Phänomenen beschäftigt hat und seine Haushälterin früher ein bekanntes Medium. Donnerwetter! Herr Kommissar! Die Frau, die mit dem Professor aus dem Haus gekommen ist, ist das nicht... Vermutlich ist sie das. Nur weiter, Kommissar. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Jetzt wird's eher nebulös. Denn einerseits behauptet dieser Sir Bose, seinem Sekretär seien wertvolle Dokumente entwendet worden, also ein Mord mit einem politischen Hintergrund. Aber beim Apotheker scheint etwas anderes mitzuspielen. Sagen Sie, okay, was hat es eigentlich mit diesen Hexensalben auf sich? Ein Rauschmittel, mein Lieber. Die armen Frauen hatten Visionen, sie meinten zu fliegen. Sie rieben sich mit der Salbe ein, dann klemmten sie sich einen Besenstiel zwischen die Beine, legten sich aufs Bett und sagten, oben aus und nirgend an. Oben aus und nirgend an. Sie flogen zum Kamin hinaus, auf den Blocksberg oder sonst wohin, und trieben Unzug mit dem Teufel, dem Abraxas, dem Herrn der Fliegen. Dafür wurden sie dann verbrannt. Oh. Wenn man nämlich ein Teufelszeichen an ihrem Körper entdeckte. Von der Salbe, you know. Ich habe mir im Spital sagen lassen, sowohl der Apotheker als auch der junge Mann hatten in der Ellbogenbeuge einen Einstich mit einem roten Huf darum. Der aussah wie eine ungeschickt gemachte Injektion. Oh, vielleicht eine Nachahmung der Teufelskralle. Dass solche Dinge heutzutage möglich sind? Götzenanbetung. Hier in Genf. Man sollte doch meinen, Calvin habe die Luft der Stadt gereinigt von jeglichem Unsinn. Von heidnischem wie von baptistischem. Patient Niedecker sitzt abseits von den übrigen Kranken. Steife Mimik, Affekt inadäquat. Wahnvorstellungen. Erklärt nach längerem Drängen, ein alter Mann mit weißem Bart stehe hinter ihm und sage ihm, er sei schuldig. Schuldig. Er habe einen Mord nicht verhütet. Starker Tremor der Hände, trockenes Schluchzen. Zum Abbau der Erregung. 1 Kubikzentimeter Morphium subkutan. Heftige Gegenwehr beim Einstechen der Nadel. Patient schreit laut, man wolle ihn umbringen. Auf die Frage, wer ihn denn bedrohe, gibt er an, der Meister der goldenen Himmel. Versucht den Patienten suggestiv zu beruhigen. Am Morgen die gleichen Anzeichen von Erregung. Nachdem Madge Lemoyne ihren Krankenbericht beendet hat, Punkt. Macht sie sich auf den Weg, um Professor Dominici aufzusuchen. Er muss mir einiges über diese Jean Pochon erzählen. Vielleicht kennt er sogar ihren merkwürdigen Mieter. Entschuldigen Sie. Oh. Wenn ich Sie in Ihren Gedanken störe. Oh. Mein Name ist Cyril Simpson O'Kee. Oh. Sie sind Engländer? Ich bin Ire. Ich nehme an, Sie wollen den Professor besuchen. Nehmen Sie sich in Acht, Miss Lemoyne. Der Professor wird beobachtet. Woher kennen Sie meinen Namen? Beobachtet? Von wem? Erstens von mir, denn auch ich muss ihn sprechen. Ich bin Reporter für den Globe und will über eine etwas zwielichtige Angelegenheit berichten. Es ist ein junger Engländer auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Der Professor scheint etwas zu wissen über den Tod dieses Mannes. Lachen Sie. Was ist denn plötzlich in Sie gefahren? Lachen Sie. Es muss aussehen, als ob wir alte Bekannte wären und ich Ihnen soeben einen fabelhaften Witz erzählt hätte. Dort an der Ecke steht nämlich ein reichlich unsympathischer Polizist, der das Haus des Professors überwacht. Sie glauben doch nicht, dass dieser Mensch mich hindern könnte, den Professor zu besuchen. Ich werde Sie begleiten. Professor Dominicet ist gerade nach einer quälenden Nacht aufgestanden und bürstet im Badezimmer seinen weißen Apostelbart, als es an der Haustür klingelt. Starr blickt er weiter in den Spiegel und murmelt Worte, die übersetzt etwa grausige Fresse bedeuten. Dann stößt er einen undeutlichen Fluch über seine Haushälterin Jeanne Pochon aus und öffnet selbst die Tür. Mein liebes Kind, wie freundlich von Ihnen, mich zu besuchen. Professor. Auch Ihr Begleiter ist mir willkommen. Cyril Simpson-O'Key ist mein Name. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Professor. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Setzen Sie sich. Oh, danke schön. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Kommt aus Indien, schmeckt ausgezeichnet. Nein, danke, Professor. Meine Haushälterin hat ihn besorgt. Wissen Sie übrigens, dass die Polizei sich für Sie interessiert und Ihr Haus überwachen lässt? So? Das wundert mich nicht. Die Polizei leidet unter der allgemeinen Arbeitslosigkeit. Sie hat nicht genügend zu tun. So beschäftigt sie sich eben mit meiner im kriminologischen Sinne herzlich unbedeutenden Person. Ich würde die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber, mein liebes Kind, ich bin ein alter, harmloser Mann, der vielleicht ein nicht ganz regelmäßiges Leben führt. Aber das ist noch kein Grund für eine Verhaftung. Oder? Wo waren Sie letzte Nacht, Professor? Mein junger Freund, glauben Sie nicht, dass dies eine private Angelegenheit ist? Nein, denn dort, wo Sie letzte Nacht waren, wurde ein Verbrechen verübt. Nun, wenn Sie wissen, wo ich gewesen bin, so ist die Frage müßig. Und ich wäre doch sehr dafür, dass wir dieses Gespräch mit menschlichem Anstand fortsetzen. Oder sind Sie ein Emissär der Polizei? Herr O'Key ist Reporter, den eine Londoner Zeitung zur Aufklärung von Crawleys Tode... So, von Crawleys Tode. Daran soll ich wohl auch noch schuldig sein. Zumindest scheint es so. Woher kamen Sie eigentlich, als Sie Crawley in jener Nacht fanden? Ich bin ein Nachtwandler. Ich bin spazieren gegangen, weil die Nacht schön war und ich die Geschichten der Häuser entziffern wollte. Eine Schrift, die nur wenige verstehen. Fluchten Sie sich nicht in die Poesie, Professor. Crawley war an jenem Abend bei Ihnen. Oder wollen Sie das leugnen? Leugnen? Was für sonderbare Worte Sie gebrauchen. Ich habe nichts zu verbergen. Crawley war bei mir. Er wollte eine neue Arbeit von mir ins Englische übertragen. Gegen 11 verließ er mich. Als ich ihn später nochmal sah, habe ich ihn zunächst nicht erkannt. Seine Gesichtszüge waren verzerrt und er war nur halb bekleidet. Aber dass er an einer Vergiftung litt, das haben Sie sofort bemerkt. Gifte, mein lieber Freund, sind meine Spezialität. Die ganzen letzten Jahre habe ich mich damit beschäftigt. Vor allem, wie die Gifte die Seele verändern, nicht wahr, liebes Kind? Dann war der Apotheker Alistair sicher ein guter Freund von Ihnen. Jetzt werden Sie indiskret, junger Mann, und ich bewundere meine Geduld, die mich Ihre Fragen ertragen lässt. Sie dürfen uns nicht für neugierig halten, Professor. Wir wollen Ihnen doch nur helfen. Ich glaube Ihnen, mein Kind. Und auch Ihnen, junger Mann. Aber ich kann Ihre Fragen nicht beantworten. Ich kann nicht. Ich bin durch ein Versprechen, oder nennen wir es ruhig ein Gelübde, gebunden. Sie müssen mir einfach glauben, dass ich weder über Crawleys Tod noch über den des Apothekers etwas weiß. Ich muss es über mich ergehen lassen, wenn ich verdächtigt werde. Aber, Professor, Sie würden eine Verhaftung doch gar nicht überstehen. Warum nicht? Mein liebes Kind... Sie haben noch viel zu lernen. Haben Sie nicht bemerkt, dass ich Morphinist bin? Morphinist? Und in meinem Alter eine Entwöhnungskur. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde. Oh, ich könnte Ihnen helfen, Professor. Sie sollten sich weniger Sorgen um mich machen. Ihr Verlobter braucht Hilfe. Oh. Er hat mich gestern Nacht besucht, sah sehr schlecht aus. Ich fürchte, er ermittelt auf eigene Faust und ahnt noch nicht, in welches Wespennest er gestochen hat. Dr. Thévenot hat sich mir nicht anvertraut. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, aber seit dem Tod des Apothekers hat ihn keiner mehr gesehen. Auf dem Schreibtisch im Polizeipräsidium liegen verschiedene Gegenstände verstreut. Ein schwarzer Wollschal, ein gelbes Band und eine Münze, die der Kommissar Pellevue angestrengt durch eine Lupe betrachtet. Von O'Kee ist nur sein leuchtend roter Haarschopf zu sehen, der hinter einem ledernen Clubsessel hervorragt. Als der Gerichtsdiener eine Dame in Schwarz hereinführt, richtet sich sein Körper zu einem Ausrufezeichen auf. Frau Pochon, bitte nehmen Sie Platz. Ich hoffe, Sie haben meine Einladung nicht missverstanden. Es ist keine Vorladung, wir möchten nur einige Dinge erfahren, über die Sie vielleicht Bescheid wissen. Sie sind doch Haushalterin bei Professor Dominicet. Sicher kannten Sie denn auch den englischen Sekretär, der eines so merkwürdigen Todes gestorben ist? Ich habe ihn ein- oder zweimal gesehen. Wo haben Sie diesen Schal verloren? Der? Frau Pochon? Der gehört mir nicht. Nun gut. Wir wollen uns nicht mit diesen Kleinigkeiten aufhalten. Der Professor beschäftigt sich viel mit Giften, nicht wahr? Ich kümmere mich nicht um seine Arbeiten. Sie? Seine Mitarbeiterin? Es ist doch ein offenes Geheimnis, dass Sie früher ein bedeutendes Medium waren und der Professor viel über Sie geschrieben hat. Und Sie sollten nichts über seine Arbeiten wissen. Es ist aber so. Aber dass er Morphinist ist, das wissen Sie. Ich habe ihm oft gesagt, er soll das lassen. Es hat nichts genützt. Angefangen hat es vor einem Jahr, da bekam der Professor Neuralgien und konnte nächtelang nicht schlafen. Als die Schmerzen vorbei waren, konnte er nicht mehr aufhören. Er behauptet immer, er könne besser arbeiten mit dem Gift. Stimmt ja auch. Viel Material hat er gesammelt für sein Werk über Halluzinationen. Halluzinationen, you know? Genau. Der Professor wollte auch mit mir experimentieren, aber ich falle nicht mehr in Trance. Da hat er diesen Crawley entdeckt. Sie waren viel zusammen, bis... Nun? Bis? Nun? Sie haben sich gezankt. Und worüber? Sie wissen also nichts Genaues. Natürlich nicht. Wo waren Sie in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni? In der Nacht, als der Apotheker ermordet wurde? Und dieser Schal gehört nicht Ihnen und der Professor hat wohl sein Gift durch himmlische Boten bekommen. Himmlische Boten? Sie geben also zu, dass Sie in der fraglichen Nacht in der Apotheke waren, zusammen mit dem Professor. Wo haben Sie die Münze her? Von dem Ort, wo wir Ihren Schal gefunden haben. Sie sollten mir die Münze geben, Herr Kommissar. Das ist nichts für Sie. Das könnte gefährlich werden. Halten Sie uns für Kinder, die sich vor Hexen und solchen Dingen fürchten? Also... Wo waren Sie in der Nacht? Frau Pochon, Sie sind gesehen worden. Nicht nur von einem Zeugen. Das ist ausgeschlossen. Bis Mitternacht war ich mit Sir Eric Bose zusammen. Und dann daheim. Mein Sohn hatte Fieber. Ich musste ihn pflegen. Wie kommt es, dass Sie mit einem angesehenen Diplomaten so intim sind? Für wen halten Sie mich eigentlich? Ich stamme aus einer anständigen Familie. Sir Eric ist ein feiner Mann. Und überhaupt... Ich habe jetzt genug von dieser Ausfragerei. Ich habe Freunde. Mächtige Freunde. Attalus der dritte Philometor, letzter König von Pergamo, besaß einen Giftgarten, in dem wuchsen 132 verschiedene Pflanzenarten. In einem Feldzug gegen die Porter sollen die feindlichen Soldaten ein Kraut gegessen haben, das geisteskrank machte, bevor es tötete. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Nur in Ruhe telefonieren. Sie erlauben? Jeanne Pochons Aussage wurde von Sir Bose bestätigt. Kurze Zeit nach deren Fortgang entdeckte der Kommissar das Fehlen der kleinen Münze. Außerdem hieß es noch am selben Tag im Justizpalast, man habe noch nie so viel Bremsen, Hummeln und Wespen bemerkt. Sie seien von einer alten Frau in Schwarz angelockt worden, indem sie murmelnd auf etwas in ihrer Hand eingesprochen habe, als wollte sie ihm Befehle erteilen. Auf diesen Brief habe ich schon seit Tagen gewartet. Endlich geht es vorwärts in Indien. Die Partei des vertriebenen Fürsten konspiriert jetzt gegen Sir Bose und die Amerikaner. So wie es jetzt aussieht, machen die Engländer das Rennen. Die Engländer? Und das freut Sie? Sie spielen ein undurchsichtiges Spiel, Chef. Meine kleine Natascha, du verstehst gar nichts. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ich komme schon noch zu meiner Provision an dem Ölgeschäft. Baranov, wie sich Agent 72 in Genf nennt, jener Mann, der den Professor in der Latham Bar so sehr in Unruhe versetzt hatte, war heute bester Laune. Ganz im Gegensatz zu Natascha, seiner Sekretärin, der Agentin 83. Ihre Mission war es, Baranov zu überwachen, denn man verdächtigte ihn schon länger, in die eigene Tasche zu arbeiten, was gegen die Prinzipien von Hammer und Sichel ist. Sie verraten die Partei? Haben Sie keine Angst, dass ich Sie anzeige? Verraten die Partei? Du schnappst über, Natascha. Ich will nur einen Anteil an dem Ölgeschäft. Den Rest kann die Partei allein durchziehen. Ich setz mich zur Ruhe in Paris. Nun an die Arbeit, Natascha. Wir haben noch einen Brief zu schreiben. An den Vorsteher des Departements für Justiz und Polizei Genf. Herr Staatsrat Martinet. Unverantwortliche fremde Elemente treiben mit den altbewährten Institutionen einer der ältesten Demokratien Europas ihr frevelhaftes Spiel. Frevelhaftes Spiel. Ist Ihnen nicht aufgefallen, in wie viele Widersprüche sich ein Universitätsprofessor verwickelt hat, als er über den geheimnisvollen Mordfall an der Place du Molard befragt wurde? Sie sollten den Professor endlich in Ruhe lassen, Chef. Der Mann weiß doch nichts. Warum wollen Sie ihn zugrunde richten? Weil er nicht mehr pariert. Wenn er sich an unsere Abmachung gehalten hätte, wäre ich jetzt im Besitz der Vertragsentwürfe. Und dieser dumme Junge wäre noch am Leben. Sie meinen Crawley? Heißt das, Sie wissen, wer ihn... Wo waren wir stehen geblieben, Natascha? Beim Mordfall an der Place du Molard. Dann schreib. Des Weiteren fühle ich mich verpflichtet, Sie über eine unbekannte Tatsache zu informieren. In das Irrenhaus Bel Air ist vor kurzem ein Patient eingeliefert worden, der sicher interessante Aufschlüsse über den Mordfall geben könnte. Dr. Limoyne, die im besagten Irrenhaus Dienst tut, versucht der Polizei, wichtige Fakten vorzuenthalten. Neue Zeile. Als ehrlicher Schweizer Bürger, den die Ausländerwirtschaft anekelt, unterbreite ich Ihnen diese Informationen. Mit ergebenster Hochachtung, ein Freund der Genfer Justiz. Erwarten Sie Besuch? Los, los, Natascha, ins Nebenzimmer. Mit dem Brief natürlich. Ja. Als sich die Tür langsam öffnete und ein roter Haarschopf in der Spalte aufleuchtete, gefror Baranovs Lächeln. Er sah aus wie ein gereizter, an Fettsucht leidender Kater. Ach, Sie sind's, okay. Ich würde den Brief nicht abschicken, an Ihre Stelle. Wovon reden Sie? Ich lausche schon seit einigen Minuten an Ihre Tür. Sie brauchen mir nichts vorzumachen. Wenn Sie diesen Brief abschicken, musste ich dem Kommissar erzählen, wer ihn geschrieben hat. Und das könnte sehr unangenehm werden für den Freund der Genfer Justiz. Wäre das fair? Was ist fair, 72? Wir spielen ein Spiel. Und das Spiel hat nur eine Regel. Erfolg. Wir wissen zu viel voneinander. Sie sind offizielle Korrespondent der Pravda. Ich bin vom Globe. Was wir daneben treiben, geht niemandem etwas an. Aber wenn Sie mit den Behörden zusammenarbeiten, dann tue ich das ebenfalls. Also lassen Sie die Finger vom Professor. Und von Miss Lemoyne. Fräulein Limoyne ist es also. Ich dachte, sie sei schon verlobt. Ich warne Sie, 72. Wenn Sie nicht so fett wären, würde ich Sie ohrfeigen. Nennen Sie mich nicht immer 72. Nur Zuchthäusler ruft man bei Ihrer Nummer und ich bin kein Gefangener. Noch nicht. Was ist mit diesem Patienten, auf den Sie in Ihrem Brief anspielen? Huh? Reden Sie, sonst weiß morgen die ganze Stadt über den russischen Korrespondenten Bescheid. Der Mann heißt Niedecker und hat für Crawley den Sekretär gespielt. Ah, das heißt in Ihrem Auftrag, oder? Hat er etwas mit dem Mord an Crawley zu tun? Er hat sich nachts an der Place du Molard mit Crawley getroffen, das ist alles. Oh, und warum ist dieser Niedecker jetzt im Irrenhaus? Der Kerl ist etwas außer Kontrolle geraten. Sie haben böse mit ihm gehaust. Wer ist sie? Das müssen Sie schon selbst herausfinden. Sagen Sie 72. Ich habe... Oh, pardon, Baranov. Wie stehen denn Ihre Karten in dem Geschäft? Ich verstehe nicht, worauf Sie anspielen. Es sind doch die Ölquellen, um die es dort unten geht, hä? Huh? Machen Sie mit Sir Bose und den Amerikanern gemeinsame Sache? Hören Sie, okay. Mit Ihrem Sir Bose will ich nichts zu tun haben. Der Kerl hat England verraten und wenn Sie nichts unternehmen, werden sich Standard Oil und Shell Transport bald dort unten bemerkbar machen. Treiben Sie den vertriebenen Fürsten auf, dann werden wir uns mit England schon einigen. Der Fürst hat da ja wohl auch noch ein Wort mitzureden. Außerdem traue ich Ihnen nicht, Sie sind mir zu offenherzig. Dabei wollen Sie doch nur alle Seiten gegeneinander ausspielen. Na, tun Sie doch, was Sie wollen. Es liegt an Ihnen, ob Sie mir vertrauen. Sie meinen viel zu wissen, okay. Aber Sie wissen eben doch nichts. Es gibt da dunkle Bereiche, die Sie noch längst nicht durchschaut haben. Sie meinen den Fliegengott? Hm. Halten Sie mich für abergläubisch? Sie sind sich sehr sicher, okay. Desto besser. Ich habe zu tun. Dos vedanje. Kaum hatte sich die Tür hinter Oki geschlossen, als Baranows Gesicht zu einer hölzernen Maske erstarrte. Eine jener Masken, die bei kultischen Tänzen getragen werden. Er griff nach dem Telefonhörer und wählte eine Nummer. Hallo? Benachrichtigen Sie den Meister, dass eine Untersuchung in Bel Air stattfinden wird. Gegen den Professor ist vorzugehen. Ich gebe außerdem den Rat, den Patienten mundtot zu machen. Ich habe erst morgen wieder Dienst. Morgen? Nun, morgen ist auch noch Zeit. Das kurze Gespräch sollte nicht nur die Genfer Justiz, sondern auch Natascha noch längere Zeit beschäftigen. Allein würde sie die Sache jetzt nicht mehr klären können. Und so kam es, auf einer Waldlichtung, unweit von Jussy, dass der Schüler Jakob Rosenstock, der jüngste der drei Brüder Rosenstock, zuerst einen Teil der Wahrheit erfahren sollte. Obschon er für die geheimnisvollen Vorgänge der letzten Wochen am wenigsten Interesse besaß. Was ich dir jetzt erzählen werde, wird ein bisschen wehtun, kleiner Junge. Aber manchmal muss man Bilder zertrümmern. Hast du dich etwa in einen anderen verliebt? Nein, nichts dergleichen. Weißt du, ich bin gar nicht Sekretärin bei der russischen Delegation, sondern eine Agentin. Eine Agentin? Eine Spionin. Eine Spionin? Du hältst mich wohl noch für sehr jung und glaubst wegen meiner dünnen Waden? Es schmeckte doch auch zu sehr nach Hintertreppenroman. Aber Natascha lachte nicht mit. Und plötzlich tat es abscheulich weh in der Magengrube. Eigentlich schmerzte nur das Wort. Denn Natascha war ein wundervoller Mensch mit schönen Schultern, die nach Sonne rochen. Also du bist eine Spionin? Wenn schon. Und ich arbeite mit einem Agenten zusammen. Dann bist du natürlich seine Geliebte. Dummer Junge. Wenn du den Mann kennen würdest, der ist dick und schon ein wenig alt, aber das ist Nebensache. Du kennst doch den Professor Dominici. Ja, sicher. Außer meinen Brüdern ist er der einzige intelligente Mensch in Genf. Ich meine, unter den Männern. Du bist auch nicht dumm. Weißt du, dein Professor ist in Gefahr. Und du hast doch versprochen, mir zu helfen, wenn ich mal deine Hilfe bräuchte. Und dann erzählte Natascha, wie alles gekommen war. Mit vielen Abschweifungen und Pausen. Denn sie fängt ganz am Anfang der Geschichte an. Damals, als sie zusammen mit Baranow vor einigen Monaten nach Genf kam, um einen englischen Diplomaten namens Bose zu beobachten. Um einen Vertrag ging es dabei. Und dass sie sich deswegen an den Privatsekretär dieses Diplomaten heranmachen sollte. Aber das gelang mir nicht. Er war anders als du. Ich interessierte ihn überhaupt nicht. Dieser junge Mann, Crawley heißt er, war nun eng mit dem Professor befreundet. Ist das immer so kompliziert bei euch? Du sollst mir zuhören, dann wirst du es schon verstehen. Dein Professor ging oft zu einem Apotheker, der als Rauschgiftlieferant bekannt war. Mein Mitarbeiter hatte ihm mal einen Gefallen getan und erfuhr deshalb einige unrühmliche Details über den Professor. Rauschgift, das kann nicht sein. Bestimmt hat der Apotheker nur Lügen verbreitet. Nein, kleiner Jakob, das waren keine Lügen. Mein Mitarbeiter suchte also den Kontakt zu dem alten Mann, um über ihn an Crawley ranzukommen, verstehst du? Wir hatten nämlich erfahren, dass der englische Diplomat etwas gegen uns plante, aber wir wussten nicht genau was. Muss ich so viel Politik lernen? Ich will dir ja helfen, aber kannst du nicht einfach sagen, tu dies, tu das? Das geht nicht, Jakob. Natascha, du wirst mich hoffnungslos kompromittieren. Mein Bruder Isaac ist ein guter Mann. Aber wenn er erfährt, dass ich mich mit kommunistischen Agenten herumtreibe, wirft er mich aus dem Haus. Vielleicht würdest du dann nicht in aller Bequemlichkeit verfaulen, so ohne Ziel und Zweck. Ja, ein Ziel. Dann unterbrich mich nicht dauernd. Vor 2 Monaten hat uns der Professor zu einem Essen eingeladen. Für ihn wurde es ein böser Abend. Der alte Mann hat mir leid getan. Aber was soll ihr Mitleid, wenn das Schicksal eines ganzen Landes auf dem Spiel steht? Und erbarmungslos fährt Natascha mit ihrer Geschichte fort. Während für Jakob, den Nichtstuer des kapitalistischen Regimes, die Sonne immer mehr an Helligkeit einbüßt. An diesem Abend sagte mein Mitarbeiter dem Professor auf den Kopf zu, dass er Morphium nehme und Schulden habe. Große Schulden, die ihn ins Gefängnis bringen könnten. Und du hast zusehen können, wie man den alten Mann so gequält hat? Mein kleiner Junge, ich habe so viele derartige Szenen erlebt, dass ich mit der Zeit unempfindlich geworden bin. Mein Mitarbeiter wurde jedenfalls ungeduldig und verlangte vom Professor, dass er ihm über seinen Schüler Crawley Einblicke in die Vertragsentwürfe der Engländer ermöglichen solle. Und die Agentin 83, die sich Mühe gab, Politik und Liebe auf einen Nenner zu bringen, berichtet ausführlichst von Baranows Plan, an die Kopien der Vertragsentwürfe zu gelangen. Natürlich, ohne dass die Engländer Wind davon bekommen sollten. Als Gegenleistung sollte der Professor 5.000 Franken und, sobald der wichtigste Vertrag in unseren Händen wäre, weitere 5.000 erhalten. Weißt du, der Professor hatte einfach keine andere Wahl. Er musste zustimmen. Mein Mitarbeiter wollte doch alles veröffentlichen. Es hätte ihn ruiniert. Ja, es tut weh, mein Kleiner, wenn man Bilder zur Torwart bekommt. Du hast immer so vom Professor geschwärmt und mich hast du auch anders gesehen. Du hast es doch für deine Überzeugung getan. Und nicht für Geld. Das ist gleichgültig. Nicht für mich. Weißt du, der Professor hat mit uns kooperiert. Bis kurz vor Crawleys Tod. Da ist plötzlich eine Veränderung mit ihm vorgegangen. Mein Mitarbeiter konnte drohen, so viel er wollte. Auf einmal hatte der alte Mann Geld und zahlte die 10.000 Franken zurück. Dann muss ihm jemand geholfen haben. Genau. Niedecker war danach verschwunden und einige Tage später kam Crawleys geheimnisvoller Tod. Aber das ist noch nicht alles. Mein Mitarbeiter arbeitet gegen mich. Er weiß etwas und das sagt er mir nicht. Wie kommst du darauf? Ich habe heute vom Nebenzimmer aus belauscht, wie er am Telefon von einem Meister gesprochen hat. Zuerst dachte ich, er meint den Professor, aber es muss doch noch einen anderen geben. Ich verstehe gar nichts mehr. Das Ganze kommt mir vor wie ein bunter italienischer Salat. Du musst schon deutlicher werden, wenn ich dir helfen soll. Überzeug den Professor, dass er sich an deinen Bruder Isaac wendet. Er ist doch Anwalt, er kann ihm ja alles erzählen. Und du weichst nicht von des Professors Seite. 2 Tote reichen mir. Manchmal glaube ich sogar, sie sind doch hinter mir her. Wer sie? Wenn ich das wüsste. Sei ruhig, Natascha. Ich will schon alles machen. Die Tram, die von Jussy in die Stadt zurückfährt, muss um viele Kurven. Sie schüttelt die beiden Insassen gehörig durcheinander und was da sonst noch alles an zertrümmerten Bildern mitfährt. Den Kondukteur kümmert es wenig, um was das Flüstern des einsamen Paares sich dreht und was er da alles durcheinander schüttelt. Von den verwickelten Zusammenhängen der großen Politik und von den Komplikationen der Liebe weiß er nichts. Er kennt auch keine russischen Agenten und morphiumsüchtige Professoren. Er fährt nur immer weiter um die Kurven und freut sich auf seinen Waadtländer Wein. Der Tee der 3 alten Damen von Friedrich Glauser. Hörspielbearbeitung Gabriela Holzmann. 1. Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzähler Friedhelm Ptock. Polizist Malan Tobias Lelle, Kommissar Pilvue, Ulrich Wildgruber, Cyril Simpson Oki, Ulrich Nöten, Staatsanwalt de Morsier, Peter Heusch, Professor Dominicé, Peter Fricke, Dr. Thévenot, Felix von Manteuffel, Dr. Madge Limoyne, Frauke Pohlmann, Wladimir Rosenstock, Werner Wölbern, Jakob Rosenstock, Jens Wawrczek, Sir Eric Bose, Olaf Bison, Baranow, Michael Habeck, Natascha, Katharina Palm. In weiteren Rollen Jochen Nix, Moritz Stöpel, Jennifer Minetti und Martin Horn. Ton und Technik Helmut Schick und Ursula Potyra. Aufnahmeleiter Christoph Müller. Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1999. Der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser. Hörspielbearbeitung Gabriela Holzmann. Zweiter Teil. In Gedanken versunken stieg der britische Geheimagent O'Keefe die Treppen seines Hotels hinauf. Als er ganz nah vor sich eine weiße Wölbung sieht. Es ist der unwahrscheinlich dicke Bauch eines älteren Herrn, dessen Name ihm entfallen ist. War da nicht eine Ähnlichkeit mit dem eines berühmten Cocktails? Entschuldigung, Herr Martini. Ah, will sagen, Herr Martinet. Sie sollten nicht so viel an Ihre Liebste denken, Mr. O'Keefe. Wie gut, dass man in meinem Alter gelernt hat, nachsichtig zu sein und einem Namen nicht allzu große Bedeutung beimisst. Sie müssen verzeihen, Herr Starzright. Jeder kennt Sie hier nur als der gute Geist von Genf. Der erste erscheint, wenn der zweite Akt beginnt. Sie sollen über bessere Informationsquellen verfügen als jeder Diplomat in dieser Stadt. Seien Sie sparsam mit Ihren Schmeicheleien. Sonst muss ich noch erröten wie ein junges Mädchen und das würde mir nicht gut stehen bei meiner Korpulenz. Zur Strafe müssen Sie jetzt eine Erfrischung mit mir einnehmen. Bei dieser Hitze ist das Fett eine rechte Plage. Man zerläuft und hofft abzumagern, aber das ist eben ein Irrtum. Dabei tupft Herr Martinet mit einem weißen Seidentuch sein Quadruppelkinn ab, wenn der Ausdruck erlaubt ist, und steuert auf die Hotelbar zu. Ein großes Helles für mich und für den Herrn ein Whisky mit Eis. Oh, thank you so much. Damit wir gestärkt zur Sache kommen. Sie haben doch die Bekanntschaft unseres dichtenden Staatsanwaltes gemacht. Sie meinen den dürren Sonettendichter, diesen Herrn de Morsier? Ja, die mageren Leute in der Politik. Kein Fingerspitzengefühl, immer mit dem Kopf durch die Wand. Wissen Sie, was der Staatsanwalt im Sinn hat? Unseren Professor will er verhaften. Oh, really? Ich habe ihm gesagt, überschlafen Sie die Sache. Aber solche Leute leiden ja an Schlaflosigkeit. Kein Auge werde ich zutun, bis ich nicht der Gerechtigkeit zum Sieg verholfen habe. Immer poetisch, immer überspannt. Ja. Trinken Sie. Wir müssen unseren Flüssigkeitsverlust kompensieren. Ach, ist das eine Hitze. Wissen Sie übrigens, dass wir seit 3 Wochen hohen Besuch in unseren Mauern haben? Nicht eine bürgerliche Hoheit, nein, nein, nein. Waschechten Fürsten von uraltem indischen Adel, den Maharaja von Jamnagar. Der ist in Genf? Da staunen Sie. Der Maharaja ist natürlich inkognito hier und nennt sich Georges Whistler. Eine interessante Sache, nicht wahr? Denn zur gleichen Zeit beherbergen wir auch den Delegierten von Jamnagar, den berühmten Sir Eric Bush. Ein merkwürdig demokratischer Mann. Ah, das finde ich auch. Schließt sogar Freundschaft mit alten Köchinnen. Wie ich sehe, sind Sie auf dem Laufenden. So, mein Glas ist leer. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Falls Sie mal Hilfe brauchen, hier ist meine Telefonnummer. Oh, danke. Danke für das Angebot, Herr Staatsrat. Noch etwas, Mr. O'Keefe. Passen Sie auf die alten Damen auf. Sie sind gefährlich, besonders wenn Sie Tee trinken. Alte Damen? Und wenn die alten Damen noch mit Staatsanwälten und fremden Politikern verkehren, dann sind sie doppelt gefährlich. Leben Sie wohl, O'Keefe. Nach diesem Gespräch war O'Keefe außerordentlich verwirrt. Was für alte Damen hatte der Staatsrat gemeint? Was wusste der dicke Mann? Er beschloss, Madge in der psychiatrischen Anstalt Bel-Air aufzusuchen, um sie über ihren Patienten auszufragen. Schön, dass Sie mich besuchen, Cyril. Wie kommen Sie mit Ihrem Artikel voran? Schlecht. Die ganze Geschichte kommt mir vor wie eine fotografische Platte, die zwei oder dreimal mit immer wieder verschiedenen Ansichten belichtet worden ist. Und ich krieg einfach das Bild nicht scharf. Madge, ich habe gehört, dass sich der junge Mann, den Crawley an der Place du Molard getroffen hat, in ihrer Behandlung befindet. Sie hätten mich über diese Tatsache informieren sollen. Hören Sie, okay. Wenn Sie sich benehmen wollen wie mein Freund, Dr. Thévenot, so werfe ich Sie hinaus. Ich habe zur Trösterin augenblicklich kein Talent. Sie waren faul, geben Sie es zu, und haben die Sache leicht genommen. Kennen Sie dieses Buch hier? Die Abenteuer des Arsène Lupin. Kriminalromane. Stellen Sie einen Schriftsteller vor einen komplizierten Fall in der Wirklichkeit und er wird nicht wissen, wo er beginnen soll. Spotten Sie nicht über Kriminalromane. Sie sind heutzutage das einzige Mittel, vernünftige Ideen zu popularisieren. Wissen Sie, was Arsène Lupin sagt? Nur Dummköpfe erraten. Sie wollen nur erraten, Mr. O'Key. Die Leute verblüffen. Aber Arbeit? Sie müssen verzeihen, Madge. Aber heute Morgen sind mir alle meine Fähigkeiten abhanden gekommen. Die merkwürdigen roten Höfe in der Ellenbogenbeuge von Crawley gehen mir nicht mehr aus dem Kopf und ich habe mit einem entsetzlich dicken Staatsrat auf nüchternen Magen Whisky trinken und geheimnisvollen Anspielungen lauschen müssen. Er hat mich vor Damen gewarnt, die Tee trinken. Ich trinke gerne Tee. Sie sind also gekommen, um mich über Niedecker auszufragen. Er hatte übrigens auch diesen roten Fleck in der Ellbogenbeuge. Oh, really? Wissen Sie, bei den Hexenprozessen des Mittelalters suchten die Richter zuerst nach dem Abdruck der Teufelskralle. Ich habe an eine Art moderne Nachahmung gedacht. Alles nur Vermutungen, aber vielleicht kann Ihnen Niedecker helfen. Der kleine Mann spricht zwar nicht viel, doch eine Chance gibt es. Jeanet, bringen Sie mir den Patienten Niedecker. Was haben Sie vor, Madge? Wir wollen es mal mit dem Jungschen Assoziationsexperiment probieren. Ich werde Niedecker einige Wörter vorgeben. Die mit unserem Fall in Beziehung stehen? Ganz leicht. In der Auswahl müssen Sie mir kurz helfen. Zuerst Toilette. Weiße Toilette. Oh. Dann würde ich Stechen nehmen. Oh. Und dann Professor. Oh. Im Türrahmen steht ein hagerer Mann mit Chinesenschnurrbart. Und die Farbe seines Gesichts ist gelb. An der Hand hält er ein verschüchtertes Wesen, das von ihm gewaltsam ins Zimmer gedrängt wird. Danke, Jeanet. Ich lasse Sie wieder rufen. Kommen Sie, Herr Niedecker. Setzen Sie sich. Setzen, Monsieur Pierre, setzt sich. Wir wollen heute ein Spiel spielen, ein lustiges Spiel. Und der Herr O'Key wird auch mitspielen. Oh, spielen, Monsieur Pierre, will gerne spielen. Ja, dann hören Sie gut zu. Ich werde ein Wort sagen und jeder von Ihnen beiden wird, so schnell es ihm möglich ist, viele Worte dazu sagen. Wer am meisten Worte gesagt hat, hat gewonnen, verstehen Sie? Ja, ich habe viele Rekorde geschlagen, oder? Weltrekorde über 1000 Meter Geistspritzen und Trionieren mit Waschpinsel in blauer Luft. Ich bin beeindruckt. Jetzt werden Sie statt des Geistes Water spritzen. Also, passen Sie auf, Herr Niedecker. Weiße Toilette. Oh, ja. Bogenlampe, Straße, Park, Mappe. Was ist mit der Mappe? Nimm sie, sagt der Freund. Bring sie, du weißt schon wem. Monsieur Pierre hat Angst und versteckt sich. Aber die Mappe? Verstecken die Mappe. Der Herr der Fliegen ist schlafen gegangen, oder? Der Park ist dunkel. Kleines Haus. Darin sind die Berge und der Busch. Mappe darunter, Erde darüber. Dort finden die Fliegen die Mappe nicht, oder? Das ist durchaus verständlich. Verständlich. Ja, das kleine Haus mit den Bergen ist das Panorama im Jardin Anglais. Dort hat er die Mappe versteckt, Sir. Ah, sieh. Panorama. Ich werde nachsehen gehen. Aber zuerst sollten wir den Versuch fortsetzen. Vielleicht erfahren wir noch mehr. Wie Sie wünschen. Also, Herr Niedecker, das nächste Wort ist... Stecken. Aha. Stechen. Nicht. Nicht. Zimmer dunkel. Da steht der Mann. Der Mann mit der Holzmaske. Und die Hexen neben ihm. Sie singen. Die Hexen singen. Ja, wer singt denn hier so merkwürdige Lieder? Jemand benutzt die Lautsprecheranlage für seine dummen Spielchen. Nein, nein, nicht stechen! Herr Niedecker, laufen Sie nicht fort! Keiner will Ihnen etwas tun! Schnell, Cyril, holen Sie ihn zurück! Okay, war ein guter Läufer, aber ein anderer war schneller. Am Ende des langen Ganges kam ihm bereits der Pfleger Jaunet entgegen, mit dem kleinen, strampelnden Patienten im Arm. Die Hexe singt. Sie singt. Hier haben Sie Ihren Ausreißer wieder, Fräulein Doktor. Wir brechen das Experiment wohl besser ab. Jaunet, haben Sie gesehen, wer sich an der Lautsprecheranlage zu schaffen gemacht hat? Nein, ich habe niemanden gesehen. Passen Sie das nächste Mal besser auf, dass ich hier keinen unbefugter Zugang verschaffen kann. Und jetzt kümmern Sie sich um Niedecker. Geben Sie meine Spritze, 1/18 Kubik Morphium, nicht mehr. Dann soll er schlafen. Gewiss, Fräulein Doktor, 1/18, jawohl. Kommen Sie, Niedecker. Ja. Machen Sie keine Geschichten. Monsieur Pierre kommt schon. Es vergingen kaum 10 Minuten, in denen Oki es gewagt hatte, den Arm um die Schultern von Madge zu legen und ihr blondes Haar zu streicheln, als ein Telefonanruf seine Zärtlichkeiten beendete. Danke, Jaunet. Niedecker hat die Spritze nicht vertragen. Es sind Lähmungserscheinungen aufgetreten und Atemnot. Das Herz war wohl zu schwach. Was ist denn in einer solchen Spritze enthalten? Ach, sie ist eigentlich harmlos. Ich verstehe es nicht. Ich habe Niedecker doch untersucht. Das Herz war in Ordnung. Ich verstehe es wirklich nicht. Trotz der Warnung seiner Freundin versuchte Oki wieder zu raten. Doch diesmal riet er nicht daneben. Sein Verdacht sollte sich jedoch erst später bestätigen, als ihm nämlich der Wortlaut des Telefongesprächs mitgeteilt wurde, das Baranow am Vortag mit Jaunet geführt hatte. Gleich nach dem Assoziationsexperiment suchte Oki erst einmal das Panorama im Jardin Anglais auf. Doch schon wieder war ihm jemand zuvorgekommen. Von Ferne sah er gerade noch eine Gestalt davoneilen mit einer Mappe unter dem Arm. Also, was ist denn unerquicklichem geschehen? Unser Staatsanwalt ist übergeschnappt. Er hat getobt wie ein Teufel, der sich aus Versehen in ein Weihwasserbecken gesetzt hat. Und warum? Weil wir den Professor noch nicht verhaftet haben. Was sagen Sie dazu? Nichts. Weiß ich schon, ein guter Geist hat es schon heute Morgen mir geflüstert. Mir gefällt die ganze Sache nicht. Ich habe immer den unangenehmen Eindruck, Frau de Mossier steckt dahinter. Ah, die Gattin unseres Staatsanwaltes. Woher rührt denn dieser Verdacht? Es gab da vor einigen Jahren mal einen Erpressungsversuch, der einige angesehene Persönlichkeiten unserer Stadt betraf. Einem alten Herrn wurde es zu dumm und er ging mit den Erpresserbriefen zu einem Advokat namens Rosenstock. Ah, Rosenstock. Der klopfte ein bisschen auf den Busch. Und dabei kam Frau de Mossier zum Vorschein. Richtig. Es kam natürlich zu keiner Verhaftung. Man wollte keinen öffentlichen Skandal. Deshalb ging die Dame aus Gesundheitsgründen für einige Zeit in ein Sanatorium und ihr Mann wurde Staatsanwalt. I see. Er wusste wohl zu viel. Ganz genau. Er hatte damals seine Frau mit den Informationen versorgt. Und nun werde ich den Gedanken nicht los, dass sie auch hinter dieser Affäre steckt. Kennen Sie übrigens Frau de Mossier? Bedauere, ich habe nie die Ehre gehabt. Eine Bohnenstange. Lang, lang, lang, lang. Oh, really? Macht viel in Religion und Mystik. Sehr befreundet mit Jean Pochon und einer Dichterin namens Agnes Sorel. Die drei Damen versammeln sich jede Woche 2-3 Mal und trinken zusammen Tee. Was haben Sie, Uki? Ist Ihnen schlecht? Alte Damen, die Tee trinken. Was ist daran so welterschütterndes, dass Sie Ihr Mineralwasser pur hinunterschlucken? Das einzig Merkwürdige an der Sache scheint mir, dass diese Pochon dabei ist. Eine Frau aus dem Volk. Haben Sie eigentlich schon das Gutachten des Gerichtschemikers über den Mageninhalt der beiden Vergifteten? Das hätte ich doch fast vergessen. Also, in beiden Fällen wurde ein Dekokt, also eine Art Tee, festgestellt, der aus den Blättern des Bilsenkrautes stammt. Aha. Ich verstehe nur nicht, wie man einen Menschen zwingen kann, ein solches Gebräu hinunterzuschlucken. Da sehe ich keine Schwierigkeit. Die Welt des Alltags befriedigt die wenigsten Menschen. Sie müssen einen Ausweg suchen. Und welcher Weg ist bequemer als der des Rausches? Rausch. Da könnten Sie recht haben. Und Sie, Oki? Wollten Sie mir nicht auch etwas erzählen? Sie müssen noch warten, Kommissar. Die Sache ist noch nicht reif. Um den Professor brauchen Sie sich nicht zu sorgen. Das werde ich erledigen. Ich habe da so eine Idee. Wie jeden Tag nach der Schule besuchte Jakob seine Angebetete im Haus der Dichterin Agnes Sorel. Denn Natascha hatte dort ein Zimmer gemietet. Leider waren die beiden Verliebten nur selten zu zweit. Aber glücklicherweise wurde Fräulein Sorel durch ein Klingeln zur Tür gerufen. Ihr Gesicht, das schön wirkte wie das einer rassereien Bulldogge, wurde dabei von einem merkwürdigen Schein verklärt. Sofort schlichen Natascha und Jakob zur Salontür und pressten ihr Ohr an die Füllung. Vor dem haben Sie Angst, liebe Freundin. Keine Ursache, den Professor... Der Professor. Und Dr. Tivenhoch, finden Sie nicht, liebe Freundin, dass der Mann langsam unbequem wird? Schleicht immer bei unserem Treffpunkt herum. Und wenn, so laden wir ihn eben einfach zum Tee ein. Der Meister hat mir übrigens aufgetragen, auch diesen vornehmen fremden Herrn einzuladen. So laden wir ihn eben auch zum Tee. Wir werden neuen bestellen müssen. Unser Vorrat geht zur Neige. Darum wird sich der Meister schon kümmern. Schade, dass uns unser Hauptlieferant untreu geworden ist. Untreu geworden? Sie haben wirklich wunderbare Ausdrücke. Ich muss sie eben noch mit meiner entzückenden kleinen Freundin bekannt machen, einem jungen russischen Mädchen. Und ihr Freund ist der Bruder des Anwalts Rosenstock. Natascha und Jakob sprangen von der Tür zurück und setzten sich an den Tisch. Jakob hatte gerade noch die Geistesgegenwart, ganz harmlos Nataschas Hand zu streicheln und sie verliebt anzublicken. Nein, wie entzückend. Liebste Natascha, darf ich Ihnen eine alte Freundin vorstellen, Frau de Mosier. Guten Tag. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Fräulein Natascha. Und Sie, junger Mann, Sie müssen Jakob Rosenstock sein. Ja, der bin ich. Ich kenne Ihren Bruder, den Anwalt. Sicher wird er sich meiner erinnern. Aber es ist vielleicht besser, Sie sprechen nicht von mir. Professor Dominicet hält seine Vorlesung immer in der Aula der Universität. Er hat viel Publikum. Neben eleganten, parfümierten Damen in den vorderen Bankreihen sitzen einfache Philosophie- und Theologiestudenten, während sich auf den hinteren Plätzen Fremdlinge drängen, solche mit glänzenden, stecknadelgroßen Augen. Unter ihnen haben auch Jakob und Oki Platz genommen. Wenn der Professor nur nicht so verschlossen wäre. Weiß der Teufel, was für ein Gelübde er abgelegt hat. Meinem Bruder Isaac wird er sich bestimmt anvertrauen. Der versteht, mit Menschen umzugehen. Und als Anwalt kann er ihm sicher helfen. Sieh an, da ist er noch so ein Geheimnis, Kramer. Dr. Tavineau sitzt da vorne. Al Crawley behandelt. Ich wüsste gerne, was der hier will. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu meiner letzten Vorlesung. Nicht nur zur letzten dieses Semesters, sondern überhaupt zu meiner letzten. Ich habe beschlossen, mein Amt niederzulegen. Was? Aber warum denn? Ruhe bitte. Weder eine Krankheit noch mein Alter haben mich zu diesem Schritt bewogen. Ich habe Schuld auf mich geladen und diese Schuld macht es mir unmöglich, weiter als Ihr Lehrer tätig zu sein. Das ist ja... Ich weiß, es ist kein alltäglicher Vorgang, solch ein öffentliches Sündenbekenntnis. Interessant. Aber wieso sollte es nicht statthaft sein, seine Fehler einmal vor seinen Schülern zu gestehen? Wie Sie alle wissen, glaube ich an höhere Mächte. Was mich fesselt, ist die Seele des Menschen, die, sobald sie schwach oder geschwächt ist, eine Beute der finsteren Gewalten wird. Warum redet er denn heute so kryptisch? Um diesen finsteren Gewalten auf die Spur zu kommen, habe ich mich verleiten lassen, gewissen Versammlungen beizuwohnen, in denen das Böse als solches verehrt wird. Und von diesen Versammlungen möchte ich Ihnen heute erzählen. Sie werden abgehalten. Dominique stockte. Kling, tönte es vom Fenster her, wie eine Silbermünze, die auf Holz fällt. Der Professor blickte nach der Richtung, aus der der Ton gekommen war. Der Ort war leicht festzustellen, denn in der vierten Bank von unten hatten sich einige Gesichter einer verschleierten Gestalt zugewandt, die gebückt, wie in sich vergraben, dasaß. Was ist denn das für ein merkwürdiges Summen? Klingt wie ein Hummeln! Ah, im Westen! Da vorne beim Professor! Sie stechen! Aus hier! Wir müssen hier raus! Beruhigen Sie sich! Bitte, beruhigen Sie sich doch! Schlagen, so werden Sie noch wilder! Alles spielt sich nur in Ihrem Kopf ab! Passen Sie doch auf, wo Sie hinschlagen! Herr Professor! Er darf sich nicht in Gefahr bringen. Nur keine Angst. Erinnern Sie sich daran, was ich Ihnen über Massensuggestion erzählt habe. Sie stechen. Es ist alles Trug. Aus hier. Wir müssen hier raus. Sie müssen nur fest glauben, dass alles Trug ist. Haltet die Frau. Haltet die verschleierte Frau auf. Alles drängte zur Türe. Und so plötzlich der Spuk begonnen hatte, so plötzlich war er vorbei. Auf dem Flur vor der Aula ist es wieder ruhig. Nur der Hausmeister stürzt an Jakob und dem Professor vorbei. In der Hand trägt er eine jener gelben Spritzen, die Fliegenbetäubungsmittel enthalten. Verdutzt bleibt er am Eingang der Aula stehen. Keine einzige Fliege ist zu sehen. Wie leicht, wie unendlich leicht wäre es doch, wenn man allen Wahngebilden mit Fliegenspritzen beikommen könnte, mein Junge. Du bist noch sehr jung und kommst doch in meine Vorlesung. Gefällt dir etwa, was ich erzähle? Oh ja, Herr Professor. Aber eigentlich bin ich hier, um eine Einladung zu überbringen. Mein Bruder, der Advokat Rosenstock, lässt Sie bitten, heute Abend zu uns zu kommen. Er möchte Ihnen gerne helfen. Ach, so ist das. Professor. Und gleich noch ein Retter, mein Freund Oki. Sie wollen mir doch sicher auch helfen. Da Sie nicht mehr für sich selbst sorgen können. Sie sollten die Einladung annehmen, Professor. Ich werde auch da sein. Haben Sie Dr. Thévenot gesehen? Er ist als erster hinter der verschleierten Frau hergerannt. Okay, können Sie nicht zuerst etwas für ihn tun? Er sah furchtbar aus. Solange dieser Herr kein Vertrauen zu mir hat. Eifersucht, okay. Das sollten Sie sich schnell abgewöhnen. Aber Ihre Sorge um mich weiß ich durchaus zu schätzen. Ich nehme die Einladung an. Schön. Und du, Junge, willst du nicht ein Stück mit mir gehen? Unser Freund hat sicher noch privat zu tun. Sie werden mich erst los, wenn Sie mir verraten, was Sie da in Ihrer Hand vor mir verbergen wollen. Bitte. Das ist ja eine dieser Hohlnadeln, die auch bei Crowley und im Apotheker gefunden wurden. Wenn man bedenkt, dass der Tod eine so kleine Gestalt annehmen kann. Ein perfekter Giftpfeil. Gift? Kam da auf mein Pult geflogen. Zum Glück konnte der Schütze nicht gut zielen. Nehmen Sie an, der Pfeil hätte mich getroffen. Das gesamte Auditorium würde schwören, ich sei von einer Wespe gestochen worden. Wieso? Darum also das Theater mit den Insektenschwärmen. Tja, eine eindrucksvolle Inszenierung. Wenn ich ein paar Stunden später gestorben wäre, kein Mensch würde an eine Vergiftung glauben. Professor, finden Sie nicht, dass es an der Zeit ist, sich uns endlich anzuvertrauen? Auf heute Abend, mein Freund, auf heute Abend. Es wäre noch von Jakobs ältestem Bruder, dem Advokat Isaac Rosenstock, zu erzählen, der sich mit Oki verständigt hatte, dem Professor helfen zu wollen. Isaac imponiert allen durch seine weltmännische Erscheinung. Ein weißes Seidentuch hängt aus der Brusttasche seines dunkelblauen Rockes. Bruder Wladimir, der Assistenzarzt, sticht in seinem grauen Konfektionsanzug jedenfalls ziemlich von ihm ab. Meinst du, ich hätte in unserer Familie die Redefähigkeit allein gepachtet? Warum hast du mir denn nie etwas davon erzählt? Ich bespreche doch meine Fälle auch immer mit dir. Eigentlich weiß Teve nur besser Bescheid. Ich bin ja nur ein kleiner Assistenzarzt und habe wenig mit dieser Crawley-Geschichte zu tun gehabt. Warum hast du dann Teveno nicht mitgebracht, wenn er doch besser Bescheid weiß? Teveno ist verschwunden. Ich habe ihn schon seit 3 Tagen nicht gesehen. Nach und nach treffen die Gäste ein. O'Kee ist als erster gekommen, um über die Vorkommnisse in der Universität zu berichten. Wenig später folgen Jakob und der Professor, in Begleitung einer jungen Dame. Ich hoffe, Ihr politischer Horizont ist nicht zu eng. Und Sie werden eine Kommunistin bei sich begrüßen, Herr Rosenstock. Wenn Sie auf Seiten unseres Professors stehen, sind Sie mir immer willkommen. Professor? Sehr erfreut. Professor Dominici brauche ich wohl niemanden mehr vorzustellen. Aber es ist noch ein anderer Giftkenner unter uns. Mein Bruder Wladimir. Du übertreibst, Bruder. Na, von wegen. Er hat sich in unserem Gartenhaus ein Laboratorium eingerichtet. Oh, really? Erzähl mal den Herrn, was du alles kultivierst. Ah ja, bitte tun Sie das. Es sind alles nur kleine Versuche, nicht von allzu großer Bedeutung. Na, schön, wenn du nicht erzählen willst. Mit einer Handbewegung lädt der Advokat alle Anwesenden ein, an einem großen Tisch Platz zu nehmen. Man merkt, dass er schon oft Sitzungen präsidiert hat. Und so sind seine Gäste schweigend damit einverstanden, dass er den Rat leitet. Herr Professor, Sie sind in Gefahr, das wissen Sie. Abgesehen von der Verhaftung, die ein tatendurstiger Staatsanwalt gegen Sie durchsetzen will, sind Sie noch von anderen Falten bedroht. Wäre es da nicht gescheiter, Sie würden uns etwas von diesen Leuten erzählen? Professor, geht's Ihnen nicht gut? Darf ich Fragen stellen? Wir kommen sonst nicht weiter. Bitte. Ich habe auf einem Umweg erfahren, dass Sie eine Zeit lang in sehr unsicheren finanziellen Verhältnissen gewesen sind und dass man diese Tatsache benutzt hat, um Druck auf Sie auszuüben. Nun möchte ich gerne wissen, wer Ihnen die Möglichkeit gegeben hat, sich von Ihren Verpflichtungen zu befreien. Fräulein Natascha hat also nicht dicht gehalten. Ich habe es mir immer gedacht, Sie haben im Grunde gar kein Talent zur Spionin. Eine Spionin sollte kein Erbarmen kennen. Professor, hier geht es nicht um mich. Nun denn, ein gewisser Baranov hat mir in einem denkwürdigen Gespräch nahegelegt, für ihn zu arbeiten. Ich sollte den Sekretär von Sir Bose, der sich für meine Arbeiten interessierte, so beschäftigen, dass er seine Diktate einem harmlosen Menschen, einem gewissen Niedecker, zum Abschreiben übergeben würde. Ja, das wissen Sie ja wohl schon. Das ging eine Zeit so fort, bis ich eines Tages Besuch erhielt. Ah, das ist sicher Miss Lemoyne. Nein, nein, es ist wahrscheinlich für mich. Ich habe einen schweren Fall im Spital und hätte eigentlich gar nicht kommen dürfen. Aha. Der Assistenzarzt verschwand ins Nebenzimmer. O'Kee versuchte, seine gedämpften Worte zu verstehen. Aber es waren nur einsilbige Ausrufe. Kurz darauf verabschiedete sich Wladimir von allen Gästen. Ja, wo war ich? Bei meinem Besuch. Er stellte sich als George Whistler vor. Seine Gesichtshaut sah sehr weiß aus. Nicht bleich etwa, nein, weiß. Wollen Sie nicht zur Sache kommen, Professor? Ich bin schon dabei. Whistler erklärte mir, er habe auf Umwegen von meiner schwierigen finanziellen Situation erfahren und wolle mir helfen. Merkwürdig nicht. Eigentlich sei er ja ein indischer Fürst, der aus seinem Lande vertrieben wurde, weil man dort Öl gefunden hätte. Hört sich eher nach einem Hochstapler an. Das dachte ich zuerst auch. Aber da mir dieser Whistler wesentlich sympathischer erschien als Baranov, wollte ich das Geld gerne annehmen. Es waren ja auch keine Bedingungen daran geknüpft. Ich sollte nur Crawley informieren, in welche Machinationen ich ihn verstrickt hatte. Aha. Also habe ich den jungen Mann aufgeklärt und erhielt die 12.000 Franken. Und Baranov konnte ich loswerden. Ah, und deshalb haben Sie sich an dem Abend des 25. Juni mit Crawley gezankt. Er war sicher nicht gerade erfreut von dieser Geschichte. Hatte er da eigentlich die schwarze Mappe bei sich? Mappe? Ja, die Mappe. Ich weiß nichts von einer schwarzen Mappe. Was ist das bloß für ein seltsames Geräusch? Es kommt von draußen. Ja, das ist wirklich seltsam. Bleiben Sie sitzen, Professor, gehen Sie nicht ans Fenster. Ist da jemand? Hey! Was ist denn da draußen los? Ich glaube, da macht sich einer an Ihrem Motorrad zu schaffen, Herr O'Kee. Schnell, Mr. Rosenstock, wir müssen in den Garten. Sie gehen durch die Haustür und kommen von vorne. Ich springe durchs Fenster. Und Jacob, du passt ja auf den Professor auf. In Ordnung. Und ich? Meine Dienste werden wohl gar nicht gebraucht. Da wächst im Fensterrahmen eine Gestalt aus der Dunkelheit. Deutlich sind die Umrisse zu erkennen, gegen die Nacht draußen, die heller scheint gegen die Schwärze des Zimmers. Die Gestalt schwingt sich aufs Fensterbrett, fällt ins Zimmer und bleibt liegen. Isaac, komm schnell, hier ist einer. Das ist ja Dr. Thévenot. Mein Gott, schon wieder Hohlnadeln. Von wem haben Sie die? Er stirbt. Was stammelt ihr, Walla? Vielleicht Voila. Um uns das mitzuteilen, hätte der arme Mann nicht so weit zu laufen brauchen. Behinderung des Sprechvermögens, scharlach gerötete, heiße, trockene Haut, Lähmung des Auerbachschen Plexus. Exitus. Als endlich auch Oki, fluchend über die zerstochenen Reifen seines Motorrads, in den Speisesaal zurückkehrt, bietet sich ihm ein völlig verändertes Bild. Unterhalb des Fensters liegt Thévenots Leiche und neben dem Professor sitzt, lässig zurückgelehnt, ein neuer Gast. Er trägt Abendkleidung, sein Frack sitzt, wie sonst nur im Kino ein Frack sitzt. Dennoch wirkt diese Eleganz nicht geckenhaft, sondern selbstverständlich hoheitsvoll. Herr Oki, darf ich Ihnen seine Hoheit, den Maharaja von Jamnagar, vorstellen? Ich bin über die Maßen erfreut, Sie kennenzulernen, Euer Hoheit. Und dieser junge Herr ist Cyril Simpson Oki, Ihre Reporter und... Ich weiß, ein tüchtiger Mann, der sich allerdings nun in einer unangenehmen Situation befindet. Nicht wahr? Jawohl, Hoheit. In einer dummen Situation. Es ist natürlich unmöglich, dass der Tote in diesem Haus bleibt. Er ist gekommen, eine Botschaft zu bestellen, aber der Tod war schneller. Ich möchte vor allem zu bedenken geben, dass es für den Professor unerfreulich wird, wenn ihn die Polizei hier antreffen würde. Dann schlage ich vor, den Toten in mein Auto zu schaffen und irgendwo vor der Stadt abzulegen. Vielleicht ist einer der Anwesenden so freundlich, mir beim Transport zu helfen. Ich selbst berühre nicht gerne Leichen. Meine Religion hat in dieser Beziehung ziemlich strenge Vorschriften. Ich bin hier die Einzige, die in dieser Angelegenheit frei handeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, Fräulein Natascha. Ganz meinerseits. Aber Natascha... All diese Morde haben nur einen Grund, meine Petroleumquellen. Am liebsten ließ ich sie zuschütten. Verzeihung, Hoheit. Es steckt noch eine andere Geschichte dahinter. Wenn nicht der Völkerbund so viele Verbrecher anlocken würde, wäre Genf wahrscheinlich eine friedliche Stadt. Mit freundlichen Menschen. Jedenfalls lädt mich eine Madame Sorrel morgen zum Tee ein. Oh, zum Tee? Oh, gehen Sie nicht. Ich würde Ihnen raten zu gehen. Wenn Sie Acht geben, kann nichts geschehen. Herr Staatsrat Martinet saß im Hintergrund des schon geleerten Saales. Die Stühle standen auf den Tischen, die meisten Lichter waren ausgelöscht. Nur über Herrn Martinets Glatze leuchteten noch drei Tulpenlampen und warfen wie in einem konvexen Spiegel ihr Bild zurück. Herr Staatsrat? Was ist los, die Perle unter den Journalisten? Was wollen Sie? Miss Lemoyne ist seit heute Nachmittag verschwunden. Und da habe ich gedacht, Sie könnten vielleicht Nachforschungen anstellen. Bei Ihren Verbindungen. Wenn ich etwas unternehmen soll, muss ich zuerst alles wissen. Wollen Sie dem lieben Gott Konkurrenz machen und allwissend werden? Wenn ich alles wusste, dann musste ich Sie nicht um Hilfe bitten. Zuerst trinken Sie mal einen Whisky. Ach. Und dann hören Sie mir gut zu. Okay. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich habe fast alle Fäden in der Hand. Ich kenne die alten Damen, die Tee trinken. Aber Sie kennen die... Aber es steckt noch einer dahinter, den ich nicht finden kann. Ah, der Meister der goldenen Himmel? Der Mann mit der holzernen Maske? Richtig, okay. Dieser Herr passt verteufelt auf. Seine Jünger sind im Grunde harmlose Naturen, hysterisch. Gut, aber was heißt schließlich hysterisch? Harmless? Harmlos, lieber okay. Ja, weil sie nur Befehle ausführen. Wir können hier keine großen Prozesse brauchen, verstehen Sie? Sie versuchen wohl alles im Hintergrund zu regeln, ne? Und Sie gehen immer noch von einem falschen Standpunkt aus und glauben, ein kriminalistisches Problem sei mit einem Schachproblem vergleichbar. Es ging jetzt nur darum, den Schlüsselzug zu finden. Aber ein Schachproblem ist etwas Ausgefallenes, Totes. Das Leben hingegen ist viel komplexer. Nehmen wir zum Beispiel den russischen Agenten Nummer 72. Von dem wissen Sie auch? Er führt interessante Telefongespräche. Ist Ihnen das bekannt? Nein. Nein? Sie waren doch heute Morgen in Bel Air. Ist da nichts vorgefallen? Ja, es gab einen Zwischenfall. Wir haben, das heißt, Miss Lemoyne hat mit meiner Hilfe einiges aus einem Patienten namens Niedecker herausgeholt. Danach ist er in einer harmlosen Spritze gestorben. Und wenn ich Ihnen nun verrate, dass gestern ein Anruf Baranows aufgefangen wurde, der besagte, der Patient müsse mundtot gemacht werden, würden Sie diese Spritze dann auch noch als harmlos bezeichnen? Warum haben Sie denn nicht versucht, das Unglück zu verhindern? Weil ich gerne Piquet spiele. Und die Hauptsache ist dabei das Ablegen, verstehen Sie? Ich will keine Probleme. Heutzutage hat alle Welt Probleme. Ich liebe nur Tatsachen. Ich bin sicher, dass Sie heute Morgen etwas Ähnliches gedacht haben bei dem Assoziationsversuch. Wer hat Ihnen denn davon erzählt? Oh, der Staatsrat ist alt, zugegeben, er ist dick, auch zugegeben, aber das ist doch noch lange kein Grund, von klugen Frauen verachtet zu werden. Dann wissen Sie also, wo Miss Lemoyne ist. Sie ist doch nicht in Gefahr. Natürlich weiß ich, wo sie ist. Die Gefahr ist vorbei und ich hatte ihr genaue Instruktionen gegeben. Inzwischen ist alles in Ordnung und Fräulein Lemoyne kann sich ausschlafen. Leider hat sie den Meister nicht zu sehen bekommen. Sie werden sich allerdings mit dem Zeichen in der Ellbogenbeuge anfreunden müssen. Das Hexenzeichen? Also doch eine Tätowierung. Mr. Uki, Sie haben geblufft und etwas von Teufelskrallen und Hexenprozessen erzählt. Dass es sich dabei um ein einfaches Erkennungsmerkmal handeln könnte, darauf sind Sie nicht gekommen. Und die gebündelten Drähte, die man in den drei Fällen gefunden hat? Wenn Sie Geheimnisse vor mir haben, sollten Sie sich nicht versprechen. Ich weiß nur von zwei Fällen. Ich wollte sagen... Geben Sie sich keine Mühe, Uki. Ich habe so eine Ahnung, als sei heute noch etwas passiert. Und Sie waren dabei und haben Verschwiegenheit versprochen. Gut, halten Sie Ihr Versprechen. Bloß vergessen Sie nicht, dass Sie es waren, der Informationen wollte. Wenn Sie schon so allwissend sind, dann erklären Sie mir doch bitte, wie Sie indische Petroleumquellen, Geheimagenten der Sowjets, brasilianische Gnosis, Giftpflanzen indische Maharajas, am lebenden Material experimentierende Psychologen, den Meister der goldenen Himmel, gestohlene Mappen und ihre Tee trinkenden alten Damen unter einen Hut bringen wollen. Nachdem sich Oki vom Staatsrat Martinet verabschiedet hatte, hörte er die Turmuhr dreimal schlagen. Der Mond beschäftigte sich noch immer mit der Auswahl eines Schleiers, aber keine Wolke schien passen zu wollen. Vom Bistro bis zur Villa der Brüder Rosenstock war es nicht weit. Auf der Suche nach seinem Motorrad ging Oki um das Haus herum. In einem parkähnlichen Garten wuchsen Stauden und vor jeder Staude steckte eine gelbe Etikette im Boden. Was sind das denn für merkwürdige Zeichen? Warum hat er bloß die Namen der Pflanzen in Geheimschrift angeschrieben? Merkwürdig. Ein paar der Stauden sind immerhin an den Blättern zu erkennen. Das muss Aconit sein, das hier Eisenhüt. Und sogar Bilsenkraut ist dabei. Das Haus da ist bestimmt Rosenstocks Laboratorium. Sieht fast nach einer Festung aus. Kein einziges Fenster, eine eiserne Tür und gleich zwei Schlösser. Der hat aber große Angst vor Einbrechern. Nach den Aufregungen der letzten Nacht saßen die Brüder Rosenstock völlig übermüdet beim Frühstück zusammen. Jakob starrte trübsinnig in seine geleerte Tasse, goss den verbliebenen Kaffeesatz in die Untertasse und begann, ihn dort zu seltsamen Figuren auseinanderzuziehen. Lass das. Entschuldigung. Na, was ist denn los, Wladimir? Ach, nichts. Ich hab nur die letzte Nacht schweren Dienst gehabt. Im Spital? Im Spital, ja, wo denn sonst? Merkwürdig, ich habe um Mitternacht angeläutet und man hat mir mitgeteilt, dass du überhaupt nicht im Spital erschienen seist. Seit wann spionierst du mir nach? Spionieren? Ich habe nicht spioniert. Ich wollte dich nur etwas fragen. Etwas fragen? So, was für ein billiger Vorwand. Und wenn wir schon mal dabei sind, du brauchst nicht allem Klatschbasen auf die Nase zu binden, dass ich mit Giften experimentiere. Das geht niemandem etwas an, verstehst du? Ich arbeite für eine Fabrik pharmazeutischer Artikel und bin dabei, eine umwälzende Entdeckung zu machen. Die kleinste Indiskretion kann mir schaden. Letzte Nacht ist dieser Engländer um mein Laboratorium herumgeschlichen. Reg dich nicht auf, Bruder, der hat doch nur sein Motorrad geholt. Du warst also letzte Nacht in deiner Hexenküche. Gebrauch nicht so blöde Worte, Hexenküche. Das ist ein Laboratorium. Bitte beherrsch dich ein wenig, ja? Hat dich denn der Tod deines Arztes so erschüttert, dass du wegen derartiger Kleinigkeiten die Nerven verlierst? Mein Arzt? Thevenot war nicht mein Arzt. Und wenn er nicht so neugierig gewesen wäre, dann wäre er vielleicht noch am Leben. Du scheinst ja gut Bescheid zu wissen. Das ist für mich... wohl der schwere Fall im Spital. Mein Gott, schon 8:30. Ich muss los. Als die beiden gegangen waren, legte sich Jakob auf die Couch in der Ecke des Zimmers und griff zerstreut nach einem Buch. Triste, triste Thémonam, à cause d'une femme. Aber der selige Verlaine war ganz unschuldig an seinem Schmerz. Jakob wurde die Erinnerung an Nataschas verklärten Blick nicht los, wie sie den Maharaja angehimmelt hatte. Sie musste sich in ihn verliebt haben. Durch Zufall fiel sein Blick unter den Heizkörper am Fenster, wo Thévenot gestern hingefallen war. Ein kleines Stück Papier lag da. 24. Juni, Tod Crawleys. Anwesend Sir Bowes, Fräulein Natascha, Vla. 26. Juni, Tod des Apothekers Elthester. Anwesend Schwester Annette, Vla. Keine akute Tropeinvergiftung, Tod andere Ursache. Wer hat eine Sammlung hölzerner Masken? Vla? Wladimirs Maskensammlung. Warum sind denn alle so falsch? Vor einer halben Stunde hatte der Staatsrat Martinet seinen Kommissar angeläutet und ihm mitgeteilt, soeben sei am Stadtrand die Leiche von Dr. Thévenot gefunden worden. Sofort war der Kommissar mit einem Fotografen zum Fundort gefahren, wo bereits ein Sanitätswagen auf ihn wartete. Dr. Thévenots starrer Körper wurde abtransportiert. Hallo, Dr. Rosenstock. Was machen Sie denn hier? Ich bin mit einem Notar verabredet, um mir das Haus hier anzusehen. Ich möchte es kaufen. Und Sie? Oh, ich sammle Leichen. Die, die ich hier gefunden habe, dürfte Sie auch interessieren. Sie waren doch Dr. Thévenots Mitarbeiter. Dr. Thévenot haben Sie hier gefunden? Überrascht Sie das? Sie müssen ein wohlhabender Mann sein, wenn Sie dieses Haus hier kaufen können. Kann ich es mal von innen sehen? Die Herren traten durch die Tür. Ein großer Raum nahm das ganze Erdgeschoss ein. In einer Ecke stand ein Harmonium. Viele Stühle reihten sich an den Wänden entlang und es roch sonderbar. Weihrauch. Ja, der frühere Besitzer hat sich viel mit christlicher Wissenschaft beschäftigt und hielt hier Versammlungen ab. Er ist jetzt im Ausland. Christliche Wissenschaft? Ja. Merkwürdig. Ja, dann werde ich mich mal auf den Weg machen, Doktor. So eilig? So plötzlich? Dienst. Wir Polizisten sind geplagte Menschen. Immer müssen wir Leute verhaften. Verhaften? Eine Verhaftung? Sie werden nie erraten, wen die Hand der Gerechtigkeit ergreifen wird. So, wen denn? Sie müssen verstehen, dass ich in dieser Angelegenheit schweigen muss. Dann auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Herzklopfen braucht nicht immer eine krankhafte Äußerung unserer Physis zu sein. Oki war nur selten daran erkrankt, aber nun trommelte es so dröhnend in seiner Brust, dass er fürchtete, die Schläferin vor ihm könne erwachen. Sie schlief ohnehin sehr unruhig. Der linke Ärmel ihres Pyjamas war zurückgerutscht und ließ einen roten Fleck sichtbar werden. Plötzlich begann sich ihr Mund zu bewegen. Sarah! Lieber Sarah! Madge. Ich hab gewusst, dass du kommen wirst. Setz dich zu mir. Und halt mich fest. Oh Gott, bin ich müde. Weißt du, es sind eigentlich nur Kinder. Kinder, die mit dem Feuer spielen. Und sie wissen nicht, was sie tun. Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hätte dir doch begleiten können. Ach, du warst so oft in Gefahr. Ich habe dir zeigen wollen, dass auch ich tapfer bin. Oh, Darling. Wer hat dir eigentlich von dem Treffen erzählt? Der Professor. Ich sollte an seiner Stelle hingehen. Er hat mir Einblicke in die Entstehung einer Geisteskrankheit versprochen, die wichtiger seien als alles, was ich bisher in der Anstalt gesehen hätte. Außerdem wollte ich doch Thévenot helfen. Dann hat der Professor also den Staatsrat informiert? Nein, ich habe Martinet angerufen. Oh. Er war sehr erbaut über meine Mitteilung. Das kann ich mir vorstellen. Und in der Sitzung hast du dann Tevin neu getroffen? Nein, er war nicht da. Als ich nach ihm fragte, verzogen die drei alten Damen ängstlich die Gesichter und taten geheimnisvoll. Thévenot habe gesündigt und den Meister erkennen wollen. Zwei hätten schon die gleiche Sünde begangen und beide hätten fliehen müssen aus ihrem Körper. Cyril? Ja. Glaubst du, dass Thévenot tot ist? Madge, ich habe ihn sterben sehen. Du hast... Der Professor war auch dabei. Als Kind ist er immer auf die höchsten Bäume geklettert. Du, Cyril, ist das Meer schön? Ja, besonders in der Nacht, wenn man mit den Fischen hinausfährt. Nimmst du mich mit, wenn du dorthin zurückfährst? Ich werde dich mitnehmen. Und jetzt schlaf dich aus. Oh, Cyril, geh noch nicht. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich immer diese drei Damen. Ich fürchte mich ein wenig vor dem Bild. Haben sie dir was eingeflößt, Madge? Alle haben viel Tee getrunken. Mir haben sie nur eine Tasse gegeben, trotzdem war die Wirkung erstaunlich. Ich konnte fliegen. Oben aus und nirgend an. Ja, so ähnlich. Auf einmal fühlte ich einen schmerzhaften Stich. Die alte Pochon machte sich an meinem Arm zu schaffen, aber ich war zu müde, um mich zu wehren. Die nächste Spritze werde ich Ihnen verabreichen. Hast du denn neben der Pochon noch jemand anderes erkannt? Nein, die drei Damen waren doch in gelbe Schleier gehüllt und die anderen, die später am Abend kamen, kannte ich auch nicht. Wurde von Geld gesprochen? Natürlich. Wenn einer nicht zahlen wollte, sagte eine dürre Frau, gedenkt eurer Verfehlungen, sollen wir deine Sünden verkünden? Wir haben viele Briefe. Und alle haben sie um Vergebung gebettelt. Und dann? Schrillte plötzlich eine Klingel und eine Stimme ertönte. Der Meister. Weißt du, ich habe gleich gemerkt, dass es einfach ein Lautsprecher war, den sie an die Telefonleitung angeschlossen hatten. Dadurch war er nicht mehr an seiner Stimme zu identifizieren. Und was hat sie gesagt, diese Stimme? Ich habe die Neugier bestrafen müssen. Denkt an das Schicksal der Sophia, die verstoßen wurde aus der Fülle, weil sie den Urgrund erkennen wollte. So verstoße auch ich in die Leere, den Unverständigen. Weh ihm, weh ihm. Oh mein Gott. Natürlich ist die ganze Mystik nur Vorwand. Dem Mann geht's ums Geld. Herr Staatsrat Martinet, bekannter als der gute Geist von Genf, thront hinter einem angemessen großen Schreibtisch. Das heißt von solchem Ausmaß, dass er dadurch den Kommissar Pilvue gänzlich in die Ecke des Zimmers verdrängt. Zwei Besucher sitzen den Herren der Genfer Polizei gegenüber, der russische Agent Baranow und ein Pfleger der Anstalt Bel Air, Herr Jaunet. Sehnsüchtig schauen sie beide nach dem offenen Fenster. Die Herren kennen sich doch. Oder etwa nur telefonisch. Sie haben einen Fehler gemacht, Herr Jaunet. Die Art, wie Sie den Patienten Niedecker um die Ecke gebracht haben, war allzu auffällig. Wir sind durchaus in der Lage, Telefongespräche abzuhören. Sie sehen, ich spiele mit offenen Karten und jetzt sind Sie am Zug. Ich möchte mich hier nicht in Monologen üben. Also, wer ist nun der Meister der gelben Himmel, Herr Jaunet? Ich kenne ihn nicht. Ich habe nur mit ihm gesprochen. Entweder durchs Telefon oder wenn sein Gesicht mit einer Maske bedeckt war. Hören Sie das, Pilvue? Entweder ist dieser Meister verrückt oder er schauspielert gerne. Warum übrigens Holzmasken? Es war eine Negermaske. Ach. Sie haben ihn also auch gesehen, Herr 72. Ja. Oder wie Sie sonst heißen mögen. Warum haben Sie eigentlich an den Versammlungen der Sekten teilgenommen? Es war praktisch. Praktisch? Ich habe dort viele Dinge erfahren, wenn die Leute in ihrem Rauschzustand waren. Wenn Sie schon so gesprächig sind, lieber 72... Ich bitte Sie. Es beleidigt Sie doch nicht, wenn ich Sie mit Ihrer Nummer anrede. Können Sie mir vielleicht doch noch verraten, wo die geheimnisvollen Sitzungen abgehalten wurden? Früher versammelte sich ein kleiner Kreis bei dem Apotheker. Wo aber die großen Versammlungen stattfinden, weiß ich nicht. Aber ich weiß es. Glaube es zu wissen. Und wo? Ach, mein lieber Herr de Mossier. Nun, wie ist es? Sie nehmen den Urlaub also an. Wie klug. Nicht zu danken, mein lieber Herr Staatsanwalt. Nein, reisen Sie. Ihre liebe Frau werde ich unter meine besondere Obhut nehmen. Dann adieu. Ich hasse Justizskandale. Sie sagten, mein lieber Kommissar, dass Sie eine gläubige Ahnung hätten, wo sich das Generalquartier der Fliegenanbeter befindet. Jakob hatte es geahnt. Nun war es wirklich geschehen. Natascha hatte ihn verlassen, um mit diesem Maharaja glücklich zu werden. Ziellos fuhr er mit seinem Fahrrad durch die Gegend. Quälende Bilder tauchten vor ihm auf, eine Waldlichtung und die braune Schulter einer Frau. Als er schließlich erschöpft die Auffahrt der Villa Rosenstock nach hinten entlang ging, sah er die Tür zu dem fensterlosen Flachbau des Laboratoriums einen Spalt offen stehen. Sie gab den Blick frei auf den Maharaja, der mit leeren Augen ein Glas anstarrte. Du wirst trinken. Ich, der Meister, befehle es dir. Aber Bruder, hör doch um Gottes Willen mit dem Theater auf, das passt gar nicht zu dir. So, jetzt kann uns keiner stören. Was willst du nur von dem Fürsten? Wie in Trance greift die Hand des Maharajas nach dem Glas, hebt es und setzt es so langsam an die Lippen, als müsste sie die Bewegung in Zeitlupe einstudieren. Nein, tun Sie das nicht! Dummkopf! Warum mischst du dich in meine Angelegenheiten? Weißt du denn nicht, dass dir der Kerl deine Freundin gestohlen hat? Wenn er getrunken hätte, wäre er verrückt geworden. Auf Dauer verrückt. Und ich wäre reich und hätte Ölquellen, verstehst du nicht? Niemand hätte mir etwas nachweisen können. Der alte Bose hätte mich gedeckt. Mit dem habe ich doch zusammengearbeitet. Ach, Bruder, lass dich nicht fangen. Ich habe ja alles begriffen. Ein Breckeisen, schnell! Das Leben ist so traurig, Bruder. Ach, Jakob, du hast ja noch Glück gehabt. Du hast ja wenigstens einmal eine Frau geliebt. Ich war immer allein, weil ich hässlich war. Weißt du, es ist die alte Geschichte, dann will man wenigstens Macht haben. Isaac hat mir einmal diese Erpressergeschichte erzählt. Da habe ich einfach die Sache neu aufgerollt mit dem okkulten Zirkel und so. Und als ich dann auch noch die Gifte fand, da konnte ich machen, was ich wollte. Ich hab ordentlich Geld verdient mit der Sache. Los, machen Sie schon! Bruder, die Tür wird nicht mehr lange halten. Willst du ins Gefängnis? Nein. Nein? Nein. Dann sag mir, wo du das Gift hast. Ich will dir gerne ein Glas bringen, wenn du zu müde bist. Ich danke dir, Kleiner. Dort, in dem Kästchen. Hier? Ja, die kleine Flasche. Ich danke dir. Leb wohl, mein Kleiner. Du bist ein tapferer Bruder. Komm, nimm meine Hand. Hände hoch! Wir sind doch in keinem Kriminalfilm, Herr Oki. Stecken Sie das Ding weg! Mein Bruder ist tot. Oki hatte es sich dem Herrn Staatsrat Martinet gegenüber in einem Sessel bequem gemacht, eine strahlende Madge Limoyne neben sich. An ihrer Seite saß mit ein wenig glanzlosen Augen Professor Dominicé, während gegenüber der Maharaja von Jamnagar mit der immer noch schmachtenden Natascha zu seiner Rechten den Kreis um den riesigen Schreibtisch schloss. Und auf dem Ehrenplatz, neben dem Staatsrat, thronte mit wallendem Fahnenbart Kommissar Pilvu. Die Sache ist besser verlaufen, als ich zu hoffen wagte. Manche Leute haben eben doch Taktgefühl, auch wenn sie im Hauptberuf Mörder sind. Dr. Wladimir Rosenstock hat sich auf eine sehr feinfühlige Art aus dem Staube gemacht. Sir Eric Bose hat sich ebenfalls empfohlen. Auf weniger tragische Art und wird jetzt wahrscheinlich die Franzosen belästigen. Auch eine glänzende Lösung. Und die drei alten Damen sind gleichfalls wohl versorgt. So hat sich alles zum Besten gewendet. Aber mein lieber Whistler, ich nenne Sie auf keinen Fall Maharaja oder Hoheit, denn ich bin Republikaner. Dass es diesem Meister gelungen ist, Sie zu entführen, wirft einen kleinen Schatten auf unsere Geschichte. Glücklicherweise wurde ich ja noch in letzter Minute gerettet. Ohne den kleinen Jakob? Ich habe immer gesagt, dass in diesem kleinen Bürgersohn viel Gutes steckt. Okay. Wie haben Sie eigentlich gegen den Wladimir Rosenstock Verdacht geschöpft? Ach Gott, daran war Attilus der dritte Philometer, letzter König von Pergamos, schuld. Der hatte nämlich einen Giftgarten. Und was hat der König mit dem Assistenzarzt zu tun? Ja, der Assistenzarzt hatte eben auch einen Giftgarten. Ich habe ihn zufällig entdeckt. Außerdem die Geschichte mit Tevinot. Er hatte so schwere Vergiftungssymptome, dass er sicher nicht von weit her gekommen sein konnte. Deshalb habe ich das Laboratorium beobachtet. Fast hätte ich zu spät angegriffen, aber ich muss ja Beweise haben. Sie haben Ihre Sache ja auch ganz gut gemacht, okay. Allerdings gebührt auch der Genfer Polizei ein gewisser Verdienst. Immerhin hat unser Pellevue den Versammlungsort der Sekte entdeckt. Mhm. Okay, vergessen Sie nicht, das zu erwähnen, wenn Sie Ihren Artikel schreiben. No, of course not. Und Sie, Professor, was wollen Sie jetzt machen? Ich bin eingeladen. Wir nehmen den Professor mit ans Meer. Er ist mein Privatpatient und muss dann viel in der Sonne liegen. Viel baden, viel essen. Oder sind keine Giftpfeile mehr auf Sie abgeschossen worden? Seit die drei Damen ein neues Zuhause gefunden haben, keine mehr. Also Happy End auf der ganzen Linie. Aber was ist das? Nun, wo bleiben die Untertanen des Fliegengottes, die Wespen, die Hummeln, die Bremsen? Herbei, herbei. Sie kennen die Worte nicht. Man muss die Worte kennen. Die Worte. Die Worte. In der Heil- und Pflegeanstalt steht ein Pavillon, der für die nicht allzu unruhigen Patienten bestimmt ist. Die Fenster sind vergittert. Ein hoher Zaun läuft um den Garten. Dort sitzen um einen kleinen Tisch immer drei alte Damen und trinken Tee. Sie reden wenig. Nur manchmal sagt die eine: Was wohl der Meister macht? Der Meister ist im goldenen Himmel. Er erwartet uns. Unser Herr in den goldenen Himmeln. Unser Herr in den goldenen Himmeln. Der Tee des Meisters war jedenfalls besser. Die Wärterinnen lächeln, wenn sie an der Gruppe vorübergehen. Die ganze Anstalt weiß von den komischen alten Frauen, die sich von Anfang an dagegen gesträubt haben, ihren Tee mit den anderen Patientinnen einzunehmen. Deshalb lächeln alle, sobald sie die Worte hören: Der Tee der drei alten Damen. Der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser. Hörspielbearbeitung Gabriela Holzmann. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzähler Friedhelm Ptock, Kommissar Pellevue Ulrich Wildgruber, Cyril Simpson O'Kee Ulrich Nöten, Staatsrat Martinet Gerlach Fiedler, Professor Dominicé Peter Fricke, Dr. Thévenot Felix von Manteuffel, Dr. Madge Limoyne Frauke Pohlmann, Wladimir Rosenstock Werner Wölbern, Isaac Rosenstock Walter Renneisen, Jakob Rosenstock Jens Wawritschek, Baranow, Michael Habeck, Natascha, Katharina Palm. In weiteren Rollen Jennifer Minetti, Dagmar Kasse, Regine Vergehen, Heinrich Giskes, Moritz Stöpel und Jochen Nix. Ton und Technik Helmut Schick und Ursula Potyra. Aufnahmeleiter Christoph Müller. Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1999.